Herzlich willkommen beim Photowalker Audio Podcast. Heute aus Prag mit dem Photowalker Christian, mit Marc at Fotoauge und Boschi. Und? Mir. Björn. Und hallo Björn. Björn. Hallo ihr zusammen und herzlich willkommen in meiner Küche. Ihr hattet heute einen recht anstrengenden Tag. Ich konnte euch ja leider nicht begleiten aufgrund gesundheitlicher Gründe. Aber wir haben es trotzdem geschafft, hier heute Abend noch einen Podcast aufzusetzen. Erzählt doch mal, wie lange seid ihr schon hier? Was habt ihr heute erlebt? Wie war der Fotowalk? Was habt ihr Neues kennengelernt? Was habt ihr gelernt? Habt ihr tolle Bilder gemacht? Marc. Du überforderst mich. Also, der Fotowalker, der war sehr gut. War eine lockere Runde, haben mit netten Leuten, es waren, böse Zungen behaupten, es sollen Deutsche gewesen sein, aber die meisten waren aus Bayern oder München, aus Bayern oder Wien dabei. Sind, ich weiß nicht, wie viele Kilometer sind wir gelaufen? 2, 3, 4 Kilometer, 7 waren geplant, haben aber ein bisschen abgekürzt. Prag ist eine super Stadt, sehr interessant. Leider so auf dem Samstag vielleicht ein bisschen überlaufen an Touris. Von daher ist wahrscheinlich die Ausbeute an Bildern eher so dokumentarischer Charakter für sich. Also es sind eben halt immer zu viele Leute drauf. Für Streetfotografen sicherlich interessant, wenn man denn an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen mehr Zeit hätte. Wir hatten ja eine sehr nette und sehr kompetente Führerin dabei, die mit Sicherheit sich auch zwischendurch ein bisschen gelangweilt hat, weil sie selber nicht fotografiert hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Jetzt sitzen wir hier ganz gemütlich in der Runde, haben ein paar Bierchen getrunken, weil das Bier in Prag ist ja auch sehr lecker. Und ich übergebe das Mikro an Hoshi. Wie heißt du noch? Ey, ihr habt meinen Kanal schon jetzt so langsam hier so. Boschi. Ne? Boschi. Boschi. Ach, du bist das. Boschi. Ja, okay. Boschi, genau. Du musst immer nur an Waschmaschine Marke Bosch denken. Ah, warum hast du mir das nicht vorher gesagt? Ja, dann einfach die Waschtrommel dabei. Weil ich so klein bin und schmächtig. Und dann passt das. Ja. Verniedlichen ist angesagt. Ja. Ist ja auch ein niedlicher Kerl. Genau, 120 Kilo niedlich Gewicht. Ja, aber man bedenkt, dass eine Dampfwalze. Ja, die wiegt natürlich. Das ist ja relativ leicht. Ja. Habe ich auch keine Chance gegen. Boschi, seit wann bist du in Prag? Ich bin seit Mittwoch in Prag. Und wir pennen hier im Hotel. Und das war eigentlich der Fotowalker, der Christian, hat ja zum Fotowalk in Prag aufgerufen. Mit Björn. Und mit Björn. Und der Björn wusste gar nicht, dass ich nach Prag komme. Die Silke hat im Vorfeld schon dem Christian so, hab Interesse bei Facebook, glaube ich, mit reingepackt. Aber ich bin ja meistens auch sowieso nie dabei, dass ich da irgendwie reinschreibe, bin dabei oder so. Und der Björn wusste natürlich nicht, dass wir jetzt zusammen dann hier hinkommen. Und das war dann für den Björn dann auch die Überraschung. Ich habe den dann aus einem Wirtshaus ein Bier mit meiner EOS 3 im Hintergrund und dem Logo von diesem Wirtshaus geschickt. Und dann wusste er, ah ja, der Wurschi ist da. Ja, der Sau, der Mistkerl. Ja, du hast auch Prag also schon ein bisschen gesehen, bist schon ein bisschen rumgelaufen. Du hast jetzt nicht nur den vollen Samstag mit den vielen Touris mitgekriegt, sondern wahrscheinlich auch schon Ecken von Prag gesehen, wo du sagst, oh, Architektur ganz anders als bei uns und schon echt alt. Ich empfehle dir noch, falls du noch Zeit hast, auf Burg Wischerath zu fahren, Metrolinie C Richtung Süden. Die Metros sind hier total einfach. Das sind 3 Strecken, Metrostrecken. Die eine ist grün, die eine ist rot, die andere ist gelb. Die treffen sie irgendwo an 3 Stationen in der Mitte und gut ist. Tagesticket kostet 110 Kronen und dann fährt man einfach. Hier ist ja alles ziemlich mobil, man braucht hier kein Auto und man kommt eigentlich überall hin. Und wir sind natürlich schon viel, viel gelaufen. Die Silke hat so einen Schrittzähler. Wir haben also jedes Mal das Dreifache an Tagesvolumen, was sie so eingestellt hat, haben wir erreicht. Und aber man kommt hier überall schnell überall hin. Das ist eine geniale Sache. Also Wischerath, die Burg, die ist aus dem 8. Jahrhundert und ist halt noch im Originalzustand renoviert, logischerweise. Da solltest du echt mal hin. Ich meine, ganz Prag ist ja so 1492 oder so gestiftet worden. Und du siehst ja hier auch Architektur, die ist ja teilweise von 1860 oder so, ganz normale Mietshäuser. Und die Fassaden sind total faszinierend gestaltet und verziert mit so Götzenbildern. Entschuldigung. Krankheit schlägt durch. Nee, also es ist schon eine echt schöne alte Stadt hier. Und wenn man Architektur fotografiert gerne, dann hat man hier auf jeden Fall Spaß. Und du brauchst nur einmal hier aus dem Fenster zu gucken. Du siehst da also die alte Weltmesse von 1891. Und direkt links daneben fängt der Stromovka-Park an. Das ist also ein riesengroßer Park, der hier in Prag 7 durchgeht. Der geht einmal bis hinten an die Moldau dran, über die Moldau drüber. Und nach Westen geht der halt Ewigkeiten rüber. Und da kannst du halt auch Fotos machen. Ob das jetzt irgendwelche Teichfotos sind oder Seefotos oder Blumen oder spielende Kinder oder Modelfotografie. Also Prag hat schon echt viel zu bieten hier. Skater fotografieren, alte Monumente, die man hier hat. Es gibt in den Žižkov den Fernsehturm, der sehr interessant ist. Es gibt diesen, ich weiß gar nicht, wie das Museum heißt. Altes Reichsmuseum ist das, glaube ich. Steht so eine riesen Reiterstatue vor. Mit einer total schönen Plattform, wo du dann so runter auf die Stadt gucken kannst. Das haben wir alles noch nicht gesehen. Wir sind da überall noch nicht dran vorbeigekommen. Es gibt hier noch so viel zu sehen. Also du brauchst für Prag länger als einen Tag. Wir haben natürlich für diesen Fotowalk haben wir einen Tag eingeplant, beziehungsweise haben wir 6 Stunden eingeplant. Wetter war natürlich heute Nachmittag nicht ganz so schön und deswegen seid ihr natürlich auch schon eher nach Hause gekommen. Wir hatten 8 Stunden eingeplant und nach 6 Stunden seid ihr gekommen, genau. Ja. Cool, wa? Wie wir uns vorgedrängelt haben. Ich denke aber mal, dass auch für Streetfotografen das sehr interessant sein kann. Vielleicht nicht unbedingt auf einen Samstag, weil dann eben halt einfach zu viele Touristen da sind. Aber ich kann mir gut vorstellen, so wochentags oder wenn vielleicht nicht gerade Hochsaison ist, an der einen oder anderen Ecke, weil du ja gerade schon gesagt hast, architektonisch, dass das eine oder andere super zusammenspielen könnte, vielleicht mit der einen oder anderen Szene, wenn man sich einfach mal hinstellt und sagt, komm, das beobachte ich einfach mal und da kann ich vielleicht mal den einen oder anderen Schuss wagen. Vor allen Dingen, weil die Leute hier auch, ich interessiere mich eigentlich für das Thema sehr, aber ich kann immer so meinen eigenen Schweinehund nicht so richtig überwinden, weil ja auch speziell in Deutschland ja auch öfters mal so ein paar rechtliche Themen auch dabei sind. Aber was ich hier festgestellt habe, wenn du einem die Kamera in die Nasenlöcher hältst, das interessiert eigentlich keinen. Nee, ist hier das ist recht unproblematisch. Die gucken dich an und gucken dann wieder auf ihr Handy und das Thema ist erledigt. Da, wo ihr wart, waren ja eh größtenteils Touristen. Ja, und wird eh überall fotografiert. Ja. Da ist das normal. Ich glaube, ich habe auch hier angefangen mit Streetfotografie einfach so. Ich bin halt auch wie ihr heute Morgen am Museum, am Denkmal da, bin ich die Treppe hochgekommen aus der U-Bahn und da habe ich meine ersten Fotos gemacht und da waren halt auch einfach nur Streetfotografie, weil ich da ein bisschen gemacht habe. Ja, die ersten 3-4 Tage, wo ich durch die Stadt gelaufen bin. Und dann erst habe ich angefangen, mich so ein bisschen für die Architektur zu interessieren. Es gibt so viel zu sehen hier. Das ist halt, ein Tag ist wirklich sehr, sehr, sehr, sehr kurz. Was sagt denn deine App? Wie viele Schritte hast du denn gemacht? Fast 19.000. Wobei, man muss dazu sagen, dadurch, dass ich eine etwas holprige Anfahrt hatte, weil ich ja gestern noch eine Tagung in Chemnitz hatte und heute Morgen angereist bin, ich mit dem Hotel abgestimmt hatte, man kann das ja bei booking.com ja eingeben, dass man einen Parkplatz haben möchte, die mir sagte, ja, Parkplatz ist 20 Minuten weg, dass ich dann eben halt nochmal eben ein paar Mal um Pudding fahren musste, bis man dann erstmal dahin durfte und dann eben auch der Weg dann eben auch etwas länger wurde zu unserem Treffpunkt, sind da natürlich so ein paar Schritte noch dazugekommen. Ne, also ich denke mal, dass da wir insgesamt jetzt auf dem Fotowalk sicherlich irgendwo so bei 15.000, 16.000 Schritten waren oder sind. Christian, war er der Grund, weswegen ihr eine halbe Stunde später gestartet Nein. seid? Nee, ihr war bestimmt Boschi. Nein. Nicht? Ich war pünktlich. Nein, wir haben noch gewartet, es sollten noch 2 Leute dazukommen. Die sind aber dann doch nicht gekommen. Der eine hat sich verspätet und dann hat er auch abgesagt erstmal. Der wollte später dazu kommen und dann haben wir so mit einem akademischen Viertelstündchen dann später gestartet. Aber bei bestem Wetter. Was war denn jetzt so das Highlight, Marc? Was war denn heute für dich so, wo du sagst, jo, das wollte ich sowieso schon mal sehen und habe ich einen geilen Schuss gemacht. Was für dich jetzt retrospektiv dein geilstes Foto geworden? Na gut, die Bilder habe ich noch nicht alle gesichtet. Ein Bild habe ich jetzt bei Instagram hochgeladen, weil ich das eigentlich persönlich sehr, sehr gut finde, wo ich im Prinzip einfach nur eine helle Wand mit einer sehr schönen alten Lampe, die wahnsinnig Schatten geworfen hat, erst fotografiert und in dem Moment kam dann kurz danach noch eine Dame, die eine Kamera vorm wo ihre Brust hatte, so leicht schräg in meine Richtung geguckt hat und einen Rucksack anhatte und der Rucksack im Prinzip eine ähnliche Form hat wie der Schatten von der Lampe. Im Prinzip nur zwei oder drei Farben da drin. War sehr interessant. Gut, man erkennt jetzt nicht unbedingt auf den ersten Blick, vielleicht an der Lampe könnte man erkennen, dass das Prag ist, weil das, wie gesagt, eine sehr alte Lampe ist. Fand ich sehr toll. Ich muss dann ganz ehrlich sagen, so bildermäßig verspreche ich mir jetzt nicht so wahnsinnig viel richtig tolle Bilder, aber was eben halt diese Foto-Walks eben ausmachen, ist die Thematik, man lernt nette Leute kennen, unwahrscheinlich nette Leute kennen und überhaupt ein paar mehr. Man lernt eine Stadt kennen, wobei ich schon mal in Prag war, also an den Ecken, wo wir heute langgelaufen sind, die meisten habe ich schon mal gesehen, nur im November, ist vielleicht ein bisschen das Wetter ein bisschen anders und ein bisschen kühler. Aber eben ist das Ganze drumherum, jetzt auch, dass man eben da zusammen in der Kneipe sitzt, ein Bierchen zusammen trinkt, was isst und dieses ganze Drumherum, das passt einfach. Und dann bin ich gespannt, was da für Bilder rauskommen. Sicherlich das ein oder andere Bild wird toll werden und mal gucken, was man davon dann auch veröffentlichen kann. Eins habe ich ja schon und dann schauen wir mal. Also für mich ist sowas eigentlich immer so ein bisschen Entspannung. Man lernt nette Leute kennen, tolle Stadt, weil ich ja sowieso gerade hier in der Gegend war. Also Chemnitz ist 2 Stunden weg. Gut, morgen die Rückfahrt könnte ein bisschen länger dauern. Okay, schauen wir mal. Ein geselliges Nordlicht, der Marc. Ja. Boschi. Zur Hälfte komme ich aus dem Rheinland. Ja. Wie ist das denn mit deinem besten Foto? Was hast du von diesem Tag jetzt mitgenommen? Wo sagst du, yo, das war jetzt hier super geil? Soll ich dir mal sagen? Das kann ich dir noch gar nicht sagen. Weil ich so viele Bilder gemacht habe und ich habe ja auch die GoPro mitlaufen lassen. Und wenn ich dann alles zu Hause dann irgendwo mal gesichtet habe und bearbeitet habe, dann weiß ich so, ja, könnte, ne, könnte auch nicht. Weil ich muss ja auch noch meine analogen Filme entwickeln, weil ich habe noch mit der EOS 3 analog geschossen, die mit der 70D digital und mit der GoPro gefilmt. Okay, wenn du jetzt einfach nur zurückdenkst, du hast dein Foto komponiert und hast das Foto gemacht und hast auf deinen Monitor geguckt und vielleicht auch nicht, weil es war ein Analogbild, aber du hast ja durch den Sucher, du hast ja dein Bild im Kopf gehabt, ne? Und wenn du dir jetzt die nochmal eben alle so einmal als Kurzfilm durchlaufen lässt, was sagst du, wo ist denn jetzt das? Du sagst, yo, war das Kafka-Monument? Ich denke eher bei der analogen Sache, gehe ich eher davon aus, dass da bessere Bilder sind als bei der digitalen. Weil man nimmt sich doch ein bisschen mehr Zeit für analoges Fotografieren. Ist wirklich so. Und man guckt auf dem Rückteil von diesem blöden Fotoapparat, um zu kontrollieren, wie ist das Bild. Weil die 70D, da stellst du ein, ne, du machst ein Foto, guckst hinten drauf, ah, alles gut, ne? Und bei der EOS 3, du machst ein Foto, guckst hinten drauf, okay, trotzdem alles gut. Schwarzes Bild. Das ist so drin. Das ist wirklich so drin. Du kontrollierst immer dein Bild, du machst ein Foto, guckst auch eben drauf, gut. Ne? Und bei der EOS 3 machst du genauso, weil, ne? Ist halt so. Ja, ich persönlich weiß es jetzt leider auch noch nicht. Ich hab meine Bilder auch noch nicht gesichtet, weil ich habe den ganzen Tag ja auch gefilmt und alles dokumentiert. Es gibt auch hinterher noch einen Videozusammenschnitt von diesem ganzen Event heute. Bin ich auch total gespannt drauf. Und ich habe ungefähr so, weiß ich nicht, ein paar hundert Bilder, etwas über 200 oder so müssen es insgesamt, ja, inklusive der Videos allerdings geworden sein. Und ich weiß es jetzt wirklich gesagt überhaupt noch gar nicht. Ich habe mich ein bisschen in Streetfotografie auch mal probiert, weil es bot sich einfach an, weil die Leute es gar nicht wahrgenommen haben, dass man da einfach mal so in die Menge da so reingehalten hat. Aber ich denke mal, da werden einige interessante Motive dabei gewesen sein. Und deswegen bin ich gespannt, wenn ich da einmal durchseppen kann. ihr macht mir echt alle drei Mut, muss ich sagen. Ich habe jetzt absolut nicht verstanden, was ihr gesehen habt, was ihr toll fandet. Hast ja auch noch nicht gemacht. Ihr habt noch keine Werbung. Ihr habt noch keine Werbung für Prag gemacht. Jetzt, ja, komm, ich frag doch mal. Was war denn dein Highlight heute des Tages? Abgesehen jetzt von den geselligen Mitfotografen. Doch, das Essen war nicht schlecht. Das Kosell war nicht schlecht, ne? Das kann man trinken, ne? Das Kotzelbier. Kosell. Kosell. Nee, Kosell. Nein, also. Es heißt Kosell und heißt Bock. Bock? Bock. Leckeres Bierchen. Und es hat 11 Grad, was du hast, ne? Celsius. Das ist wärmer. Nee, 4,6. Nee, nicht Volt, Grad. Warte, ich halte mal irgendwie an meiner Halsschlagader. Ich würde sagen 11,8. Da steht es auch drunter, 11, Koso 11. Ja, also ich muss sagen, also jetzt ein ganz spezielles Location-Highlight habe ich jetzt nicht im Kopf, weil alles sehr sehenswert und neu war. Also ich bin jetzt am Freitag gekommen, also gestern, und ja, bin in die Stadt so reingefahren, und man kriegt da jede Menge neue Eindrücke. Hier ist ja viel im Jugendstil, glaube ich, ist das ja noch gebaut. Hier ist nichts aus alten Zeiten großartig zerstört worden. Insofern hat man erstmal architekturmäßig schon ganz, ganz viele Eindrücke. Und das zieht sich natürlich dann auch so durch einen Fotowalk durch. Und wir haben uns auf einem großen zentralen Platz getroffen. Den Namen konnte ich mir jetzt nicht merken. Das war der Wenzelsplatz. Wenzelsplatz. Ja. Watzlawski Namiesti. Und da war natürlich erstmal eine große Statue und so. Das war alles jetzt auch bei den ganzen Lichtverhältnissen erstmal schön, war einfach eine schöne Kulisse. Ja, wir haben uns dann durch die Stadt gearbeitet zum Franz Kafka Monument, was ich jetzt aus dem Internet schon kannte. Was ein sehr interessantes Kunstwerk ist, weil sich dieser Kopf, der besteht so aus ganz, ganz vielen spiegelnden Segmenten. 41 Scheiben insgesamt. Ja, die sich dann Stahl. Die ganze Zeit drehen. Und das war natürlich auch mal live jetzt zu sehen, echt super interessant. Also da habe ich dann auch einige Videos und Fotos gemacht. Und wer von euch hat denn Timelapse gemacht? Ich habe auch ein bisschen gemacht, aber da war die Zeit nicht für da. Ich habe aber am Vortag eine halbe Stunde irgendwo ein Timelapse gemacht und alle 2 Sekunden eine halbe Stunde, müsste eigentlich was rausgekommen sein. Muss mal schauen. Wo? Oben auf der Burg, und ein kleines Problemchen ist da, beim Filmen mit der GoPro hat der einen anderen Ausschnitt als beim Timelapse. Das heißt, das Mikro ist zu sehen und die Ränder vom UV-Filter. Muss man aber gucken, ob man das irgendwie rauskriegt. Müsste irgendwie gehen. Gibt irgendwie kroppen und so. Bei Lightroom 1 kroppen und dann kopieren und auf alle anderen anwenden. Genau, irgendwie geht das schon. Da gehe ich von aus, und das wird dann eine kleine Sequenz wird das sein mit Timelapse. Vielleicht gibt es bei Lightroom auch eine Linsenkorrektur. Man kann ja auch filmen und dann einfach langsamer laufen lassen. Oder schneller laufen lassen. Macht auch voll Fets. Gerade bei so schnellen Kamerafahrten und dann nochmal schneller. Das ist echt lustig. Wenn dann die Kamera das macht, ja. Die macht. Aber das macht ja auch nicht jede. Es sind ja auch nur so diese speziellen Kameras, die das können, wie eine GoPro. So eine Systemkamera macht das nicht mal eben. Da hast du dann diesen Rolling Shutter, das ist das Problem dabei. Das ist bei der GoPro fast nicht zu sehen. Das ist eine optimale Sache mit der kleiner GoPro. Sensor. Und die kann man natürlich den Leuten auch ins Gesicht halten, ne? Was du auch oft genug gemacht hast. Aber hallo. Ich habe die Beschwerden schon gehört. Ja. Ja. Wenn das Bild schlecht ist, muss man einfach näher dran. Und direkt vorm Gesicht, näher geht nicht. Aber ob das beste Bild denn dadurch besser geworden ist, weiß ich auch nicht. Ja, ich habe ja nicht im Weitwinkel gefilmt. Das ist ja, ne, auf normal. Das heißt also, du hast diese Krümmung, die du normal bei der GoPro hast du da nicht so stark. Ne? Nicht so stark. Du hast immer ein bisschen drin bei der GoPro. Aber so eine weitwinklige Gesichtsverzerrung hast du doch sowieso, weil die Nase dann lang wird. Nicht wirklich so. Also es, wenn du jetzt so 50 Zentimeter weghältst und dich filmst und du hast in dem normalen Bereich, also du hast ja einmal diesen extremen Weitwinkel, dann so einen normalen und dann kannst du nochmal kleiner machen. So, und bei dem normalen, dann nehmen die Vlogger, die haben das ja auch immer so 15 Zentimeter weg und dann hast du schon fast keine Bögen mehr seitlich drin. Das ist schon... Nur war das bei dir keine 50 Zentimeter, sondern das waren 5 Zentimeter. Das waren auch schon mal 5 Meter. Ich habe es auf der Nasenspitze gefühlt. Ja, ja, das war das Mikrofon, was da oben drauf war. Ja. Nee, das war im Auge. Nein, aber insgesamt muss ich sagen, war lustig. War extrem lustig. Karlsbrücke war klasse. Ja, so, aber die war, also Fotowalk scheint echt mehr eine lustige Veranstaltung zu sein als eine sinnvolle Veranstaltung, habe ich so das Gefühl. Die Karlsbrücke war ein bisschen voll. Ich hätte also. Ja, du hast die Brücke eigentlich vor lauter Menschen nicht gesehen. Aber es war imposant, wo man darauf zugelaufen ist. Ne? Du bist ja aus so einem kleinen Gässchen rausgekommen und dann siehst du auf einmal diesen riesigen Torbogen, ne? diesen Turm, der quasi den Eingang zu dieser Brücke bildet. Und das sieht natürlich schon ziemlich krass aus, wenn du davor stehst. Aber es waren natürlich direkt hunderte von Menschen davor und dann hast du schon gemerkt, so, wow, ich muss jetzt über diese Brücke und eigentlich ist da gar kein Platz mehr drauf. Und dann waren auch noch irgendwelche Stände so mit, keine Ahnung, Künstlern und Ohrringe und, keine Ahnung, Prager Glas habe ich da irgendwie gesehen und irgendwelche Postkarten, die man da kaufen konnte und diese ganzen Menschenmassen drückten sich jetzt da so durch. Und das war schon echt imposant. Ja, dann müsst ihr jetzt um die Uhrzeit, wir haben jetzt 22:30 da mal hingehen. Ich finde, die geilsten Fotos sind eh abends gemacht worden. Interessant, dass die Prager cleverer gewesen sind als die Kölner. Die Prager haben eine Steinbrücke dahin gebaut. Da kriegst du keine Vorhängeschlösser dran. Bei den Kölnern, die bauen eine Metallbrücke dahin und jeder Vollpfosten macht da so ein komisches Vorhängeschloss dran. Irgendwann wird das Ding so schwer, dass das Ding zusammenbricht. Die Brücke ist übrigens aus dem 18. Jahrhundert. Die über den Rhein. Nee, hier die über die Moldau. Wo war das denn? Das war doch irgendwo, meine ich, im Ruhrgebiet, wo eine Brücke saniert werden musste, weil die Schlösser so schwer geworden sind, dass die Statik nicht mehr stimmte. Ja, das ist Gewicht. Im Königsgarten, diese eine Brücke, da fangen die jetzt auch an, mit den Schlössern an den Seilen dran zu machen und so weiter. Ja, da sind die Prager clever gewesen. So eine Steinbrücke, kriegst du die Dinger nicht dran. Ich hatte auch schon im Vorfeld überlegt, eine kleine Hilti mitzubringen und dann irgendwie so einen Haken da rein zu bohren und mal in so ein Vorhängeschloss da dran zu machen, aber das ist natürlich blöd dann so mit dem Koffer und dann hast du nicht mehr genug Klamotten damit und so. Na, habe ich gelassen. So dicke Akkus darfst du gar nicht mehr ins Handgepäck nehmen. Ja, das wird problematisch. Ja. Alle, die jetzt irgendwo diese Drohnen gekauft haben, mit den fetten Akkus, die da drin sind, die werden dann irgendwann ein Problem kriegen. Ne? Vor allen Dingen, wenn die irgendwelche zwei Drohnen mitnehmen. Das reicht schon, wenn du mit der neuen Olympus-Kamera und dem neuen Akku, ich glaube, wenn du da drei Akkus mitnehmen willst oder so, machen schon manche Airlines echt Stress. Ich habe auch schon gedacht, als ich eingeschickt habe, war da auf dem Ding so, Batterien und so weiter. Ich so, für die GoPro habe ich insgesamt 5 Akkus. Für die 70 habe ich 2. Eine im Gerät, eine so. Wo ich keinen Akku habe, sondern eine Batterie ist in der EOS 3. Oh, was hören wir denn da? Ist das eine Kutsche? Ja, wir fahren auch schon mal Kutschen vorbei. Wir haben ja richtig Atmo im Hintergrund. Ja, die hören die Zuhörer nur nicht. Also ganz leicht. Mhm. Ganz leicht. Die Kutsche ist schon garantiert nicht zu hören gewesen. Um dann nochmal drauf zurückzukommen, deine Frage wegen Prag, da kann ich nur dazu sagen, dass eigentlich so ein Fotowalk fast zu kurz ist, um diese vielen Eindrücke, die man hier gewinnt, durch die Architektur, durch die vielen Menschen, kann ich persönlich nichts großartig sagen, was jetzt für mich jetzt das Highlight war, weil es einfach 6 Stunden relativ kurze Zeit ist, um so eine große und tolle Stadt eigentlich kennenzulernen. Es gibt ja auch noch deutlich mehr Ecken im Prinzip. Wie gesagt, ich war ja schon mal da. Im November sind auch weniger Menschen unterwegs bei schlechtem oder nicht so gutem Wetter. Von daher ist eine tolle Stadt, also es ist auf alle Fälle eine Reise wert und ich kann es eigentlich so, wie Boschi das ja im Prinzip ja macht, eigentlich nur empfehlen, dass man irgendwie ein verlängertes Wochenende oder eine Woche hier ist, damit man sich das auch mal in Ruhe angucken kann und dass man hier mal ein Käffchen trinken kann, da mal gucken kann, und weil in der kurzen Zeit kann man diese ganzen Eindrücke gar nicht verarbeiten so richtig. Also das ist eigentlich das Problem. Vielleicht mal in 2-3 Tagen nochmal nachfragen, wenn man sich die Bilder auch nochmal wieder angeguckt hat. Ah ja, okay, da war das und das und das und das. Können wir uns dann nochmal drüber unterhalten. Ja, ist natürlich jede Menge Eindrücke in so kurzer Zeit auch. Es ist schon sehr viel, was das Gehirn so verarbeiten muss dann. Gehirn? Gehirn? Leute, ihr sollt mich nicht zum Lachen bringen, sonst muss ich wieder husten. Aber wir hatten ja ein echt geiles Erlebnis gehabt, direkt am Anfang. Und zwar wollten wir auf eine Dachterrasse, direkt von dem Wenzelplatz da. War ja Tag der offenen Gebäude. Und dann sind wir vorne in dieses Gebäude rein und durch dieses Kaufhaus, was das eigentlich war, durch die Damenunterwäscheabteilung Richtung Dachterrasse. Und dann wurden wir aber kurz davor aufgehalten. Da stand dann so eine nette Dame an so einem kleinen Stand und sagte, ja, momentan ist dann diese Plattform oder dieser Eingang jetzt gesperrt, weil eine Gruppe oben ist. Wir müssten warten. Und dann haben wir da so ein paar Minütchen gewartet und dann stellte sich raus, nein, wir wären eigentlich nur eine Zwischenplattform höher gekommen und hätten dann nochmal 20 Minuten warten müssen, um auf die eigentliche Plattform zu kommen. Da haben wir dann abgekürzt und gesagt, lassen wir jetzt mal sein, und sind wieder rausgegangen, allerdings einen etwas anderen Weg. Den offiziellen Weg, und sind durch den eigentlichen Eingang sind wir dann rausgegangen und haben dann gesehen, dass da eigentlich schon eine Schlange von mehreren hundert Metern irgendwie so war. Wir haben total abgekürzt, weil wir durch die Damenunterwäscheabteilung gegangen sind. Ja, Schaka ist gut für sowas. Ja, das war klasse. Wir wollten uns aber noch nicht mehr anstellen. Organisieren können die eigentlich. Ja, ich hatte das gestern noch zufälligerweise im Internet gefunden, dass heute da dieser Tag der offenen Gebäude ist, und ich habe ihr erzählt, ich sag, komm, versuch da reinzukommen, versuch da hochzugehen, weil das wäre nun mal ein Blick gewesen, den man nicht alle Tage hat. Ich kann mich dran erinnern, als ich in Irland gewohnt habe, da habe ich halt die Möglichkeit gehabt, da in diesen Town Hall Tower reinzukommen, wo die große Uhr der Stadt hing, und ich hatte halt den Blick auf die Innenstadt von oben. Da kommt sonst kein Schwein hin. Auf seine Drohne. Voll die schönen Fotos gemacht, so mit verschiedenen Objektiven auch, und meiner Freundin gezeigt, die so, ey, ich lebe seit 7 Jahren hier, ich war noch nie da oben, ich kenne hier Hinz und Kunz, ich war noch nie da oben. Aber wir können ja mal kurz ansprechen, was ist denn so das richtige Equipment für Fotowalks in der Größenordnung? Da habe ich nämlich heute wieder so ein Aha-Erlebnis gehabt. Und das war? Das war, dass ich eigentlich, obwohl ich mich reduziert habe, immer noch maßlos zu viel Ausrüstung dabei hatte. Und ich hatte eigentlich nur meine zwei kleinen Fujis dabei, die X20 und X30, also immer eine Backup-Kamera und mein Handy. Und ich habe eigentlich gemerkt, eine Kamera hätte vollkommen gereicht. Ja, aber eine Backup-Kamera ist halt eine Backup-Kamera, wenn die aber nicht reicht. Aber dann hätte das Handy gereicht. Also eine Kamera hätte ich mir sparen können. Wäre weniger Schlepperei gewesen. Ja, und alles andere war sowieso irgendwie überflüssig. Haben die denn den gleichen Akku? Nee. Was ist das für ein Scheiß? Also das ist ja für eine Backup-Kamera. Ja, die ist ja komplett autark. Christian! Ja, Hauptsache es funktioniert. Was man öffnen kann, kann man auch wieder schließen, oder? Da ist so ein Loch. Ja. Und? Da kann man diese auch so. Der Zuhörer weiß jetzt gar nicht, was hier abgeht. Irgendwelche kleinen Filter. Über kleine Filter, ja. Über Zigarettenfilter aus der Tüte. Der Björn dreht sich gerade eine Zigarette. Und jetzt ist aus der Tüte, wo die Filter drin sitzen, direkt so 20 Stück rausgefallen. Jetzt alle auf dem Boden verstanden. Ja. Jetzt hören wir von Björn die nächsten 20 Minuten nichts mehr. Ich bück mich doch hier nicht für euch, ihr Drecksäcke. Wo wir wieder beim Thema werden. Die kommen in den Auto. Jetzt kommt gleich wieder der Klaus Kinski durch. Dumme Sau. Das zieht sich jetzt schon durch mehrere Podcasts, dieser Joke. Also ich habe irgendwie den Ruf des Bösewichts in deinem Podcast. Quatsch, nein. Du bist der Liebste überhaupt. Du dumme Sau, lüg mich nicht an. Ich und hat die Peitsche raus. Nee, lass sie drin. Ich hau dir in die Fresse, bis du blutest, du Dreckgesicht. Ja, das musst du alles rausschneiden. Das musst du echt alles rausschneiden. Nein. Das ist nicht jugendgerecht. Aber, da kannst du auch ein Zeichen dran machen beim Podcast, oder nicht? Das kann man drüber piepen. Das ist noch nicht explicit. Explicit ist erst, wenn du über Sex redest. Ja, wir reden ja gleich noch über blanke Penis, aber das kommt ein bisschen später noch. Genau. Ja, also es kommt jetzt erst, also wir, ja, ne, pass auf. Genau, blanke Penisse. Weil, wir, du hast, ja, pass auf, wir, du hast wir, den wir, gesehen, wir sind ja weitergelaufen und irgendwann sind wir dann auch oben auf dieser Prager Burg angelandet, wo man echt aufpassen musste, ein falscher Tritt und man wird erschossen, weil die standen ja eigentlich nur mit irgendwelchen MGs und so da rum, auf dem Regierungssitz ist das ja, glaube ich, da oben. Höhere Sicherheit. Die Sicherheitsvorkehrungen hat der aktuelle Präsident irgendwann vor kurzem dort eingeführt. Die sind noch nie vorher dort gewesen. Also es hat sich noch nie vorher irgendwie Militär da am Eingang befunden und Leute kontrolliert. Aktuell ist der übrigens in China. Ich weiß gar nicht, warum die da rumstehen. Die haben nichts zu beschützen. Der ist nicht weil da. Weil die es können. Die kontrollieren die Rucksäcke. Ob da irgendwas drin ist, obwohl die kontrollieren das so lapidar, da kommt jeder irgendwo mit irgendwelchen Sachen durch. Das ist eigentlich Schwachsinn, aber das ist Eindruck schinden. Einfach nur, damit man präsent ist, damit der Bürger ein Sicherheitsgefühl kriegt, da ist jemand. Wirklich vor Terror schützen kann man sich nicht. Das ist nicht möglich. Oh oh, das Gespräch gleitet ab. Ich hab Boschi ja schon gesagt, also wo ich ihn gesehen habe, hab ich direkt so ein Bild im Kopf gehabt, weil er hat ja so verdammt viel Equipment bei gehabt. Da ist mir direkt die nackte Kanone 2,5 eingefallen. Da gibt's dann so eine Szene, wo so ein Typ aus vielen, vielen kleinen Einzelteilen ein riesiges Militärgeschütz zusammenbaut. Und Boschi hatte ja so viel Krimskrams dabei. Ich glaube, der hätte alles viel durch. Rohrmaterial. Ja, aber es gab einen kompletten Bodycheck und dann die ganzen Taschen musste man alles zeigen und dann kam man erst da oben in dieses Areal da rein. Ja, wenn du Pech hast, musst du dich da bücken. Nee, die hat so ein langes Ding so. Da geht der mit hin und her und das piepst irgendwann. Ach, war eigentlich permanent am Piepsen. Wie ist das denn jetzt mit dem blanken Pimmel? Erzähl ja, der kommt nicht ja jetzt. Nicht lang, sondern blank. Der kam blank, ja jetzt 50 Meter Mann später. Obwohl ich den gar nicht gesehen habe, den hat mir Silke gesehen. Du hast den gar nicht gesehen? Nein, Silke hat mir das Foto, weil Silke hat direkt den blanken Penis fotografiert. Und zwar gibt's da irgendwie so eine Statue aus Metall, die wahrscheinlich oder so. Ja, und die ist total dunkel gefärbt. Nur der Penis, der ist total blank, weil den jeder anfasst. Der ist blank gerubbelt. Und das Coole ist, du musst dich mal da hinstellen mit einer Kamera, wenn die Leute um die Ecke kommen. Die ganzen Mädels so, guck mal da, voller Grinsen im Gesicht. Lustig, echt. Die haben noch nie einen blanken Penis gesehen. Nee, aber das ist echt lustig, weil er so blank ist. Das ist halt, ja, guck mal, da haben sie alle angefasst. Ja. Und 10 Minuten später stehen sie selber davor und fassen ihn dann. Nehmen ihn in den Mund. Jetzt ist er noch lang. Boschi direkt mit seiner GoPro daneben. Ich finde die Bronzestatue, ne? Jedes Mal, wenn der angefasst wird, da kommt auch so ein leichtes Grinsen bei dem an. Weißt du, so die Bronze verzieht sich dann so ein bisschen. Echt. Du hast denn aber lange angeguckt. Ich meine, ich hätte das gesehen. Ja. Boschi hat ja nur in die Augen geguckt. Ich glaube, das war gar keine Bronze. Ich glaube, da stand wirklich einer lebendiger Pantomime. Stand da so ein Hut vor. Weil am Anfang, als wir uns am Wenzelsplatz getroffen haben, lief nämlich so ein Pantomime die Treppe runter. Der war nämlich silbern lackiert. Ne? Das war bestimmt der Bruder von dem. Ich glaube, du hast hier gerade eine Geschäftsidee eröffnet. Ja, Björn, du hast doch schon mal Pantomime gemacht. Der Pantomime bewegt sich nur, wenn man den Penis berührt. Wenn man schnell genug... Nein, okay. Der Tropf. Aber wir haben ja richtig Glück gehabt. Habt ihr denn auch Fotos davon gemacht, weil ihr seid ja auf dem Fotowalk gewesen? Ich nicht. Ich hab den blanken Penis auch nicht gesehen. Ich hab den auch nicht gesehen. Ich hab alles. Mir hat man nur darüber berichtet. Ich habe alles dokumentiert. Ja, das was klar. Knallhart. Dokumentiert hast. Knall. Aber wir haben, also kurz danach ist ja der absolute Eklat passiert. Wir waren live dabei. Tschechien ist in den Krieg gezogen und wir waren live dabei. Der Aufmarsch fand da oben statt. es kam auf einmal, also das Militär kam raus, die haben die ganzen Leute an die Seite gedrängt, mussten alle Platz machen, dann war auf einmal Trommelwirbel zu hören. Das ganze tschechische Militär? Das sind doch nur 40 Mann oder so. Ja, aber die waren alle da. Und dann kamen wirklich Soldaten an in Trachtenuniformen. Na, dann waren die hier am Trommeln und alles. Musketen? Auch. Ja, Bajonetts und so. Steinschlagwaffen hatten die. Also so, die so Vorderlader, die du dann so stopfen musst und dann mit Schwarzpulver und so, mit Bajonett. Nahkampfwaffe? Nahkampfwaffe. Und du darfst noch nicht mal eine Nagelschere mit dem Flieger nehmen. Und die rennen hier mit solchen gefährlichen Waffen durch die Gegend. Ja, die rennen ja auch, wenn hier Terrorgefahr ist, so nach den Anschlägen in Brüssel oder in Paris, rennen hier die Bullen zusammen mit dem Militär über die Straße und das Militär hat halt ein automatisches Gewehr dabei. Lustigerweise hat das Militär auch eine Handfeuerwaffe dabei, aber da ist kein Magazin drin. Aber das Magazin, was die da hatten, war voll. Da war scharfe Munition drin, weil man kann in das Magazin reingucken. Die haben durchsichtiges Plastikmagazin. Hab ich noch nie gesehen, aber finde ich cool. Ey, guck mal, die Waffe ist geladen. Und der eine hatte sogar ein Doppelmagazin gemacht. Der hatte sogar ein Doppelmagazin gemacht, der eine, dass man es, wenn er leer geschossen hat, einmal umdreht und wieder und weiter ballern kann. Also das war schon. Aus dem 3D-Drucker. Ja. Mittlerweile kannst du ja Waffen aus dem 3D-Drucker ausdrucken. Ist ja gar kein Thema. Aldi hat übrigens in Australien einen 3D-Drucker verkauft für 499 Euro. Dollar. Australische Pfund. Ich glaube, Euro waren das sogar. Also umgerechnet 499 Euro. Der soll echt gar nicht mehr so schlecht sein. Jo, kriegst du mal Alibaba auf und gleich. Obwohl, warum brauchen die in Australien? In Australien haben da alle eine Knarre. Die brauchen sich doch keine Knarren zu drucken. Die drucken sich Drohnen. Oder Kängurus. Kängurus drucken. Koalas. Ja, alles, was so ausstirbt, da drucken die jetzt einfach nach. Wobei ich habe gelesen, Riesenpottwale und Pandabären, glaube ich, sind nicht mehr auf der Liste der aussterbenden Arten. Haben wir die gerettet. Durch 3D-Drucker. Ja. Das muss aber ganz schön großer 3D-Drucker sein, der so einen Pottwal ausdruckt. Ach, kannst auch Häuser drucken mit einem 3D-Wal. Mit einem 3D-Wal-Drucker. Ja. Ja, aber so nach der Parade, also die war ja ziemlich lang, ne? Also da kam dann auch so eine Kutsche vorbei, da waren die am Winken, da waren irgendwelche Leute, die waren am Winken. Dann war da so ein Mädel, die ist dann mit so einer Schippe und so hinterher gelaufen. Ich denke mal, wenn die Pferde irgendwie was verloren haben, der die direkt so sauber machen konnte. Ja, und dann kamen noch so ein paar Leute mit Gewehren und so und dann sind die da so über den Platz marschiert. Und was war das jetzt für ein Zeitalter? Ja, pass auf, jetzt das waren mehrere. Das muss so 1800 rum sein. Also ich schätze mal, dass auch so ein bisschen 1600, 1800 rum, würde ich einschätzen. Also wegen Musketen und wegen den Waffen. Würde ich so einschätzen. Dann hatten die so Ballon-Pompon-Samthosen an oder was mit Rüschen? Nee, ne? Also ich muss mal auf die Fotos gucken. Du podcastest gerade mit Männern, ne? Also meinst du, dass wir auf sowas achten? Ich frage ja nicht nach der Farbe, ob das jetzt rosa oder pink war. Wir gucken auf die Waffen, nicht auf die Hose. Ja, hatte der eine Sommerhose an oder hatte der eine Winterhose an? Weiß ich doch nicht, was er drunter hat. Also sah schon warm aus. Ja. Ja. Ja. Aber nicht Uni, wie heißt der? Flecktarn. Aber so 18. Jahrhundert. Ja, so. Also auf jeden Fall mittelalterlich. So, nee, später als Mittelalter. Später als Mittelalter. Ja, spätalterlich. Später als Mittelalter. Zu Ehren der Heiligen. Sah aber cool aus. Also war ein Highlight. Und dann natürlich vor dieser ganzen Kulisse, weil dieser ganze, also da kam ja so ein Platz nach dem anderen im Endeffekt, so eine Anreihung von größeren Plätzen. Und dann hast du diese riesige Kathedrale da oben noch drauf und ja, ich gestikuliere hier so ein bisschen, ja. Ja, und also das sah schon alles ziemlich imposant aus, muss ich sagen, war cool. War es auch in der Kathedrale drin, wie ich dir jetzt gesagt habe? Nee, nein, für, das für haben die nicht Kathedralen geschafft. Und so weiter musst du separat Eintritt bezahlen. Ja, seid ihr geizig oder was? Ja, aber ich bin ja noch ein paar Tage hier. Ja, du musst da mal hoch. Du willst Silke nicht schon wieder da hochschleppen. Ich werde die Silke noch mal da hoch irgendwie schicken. Ne? Das macht mag, nein, guck mag dir andere Ecken gerne von Prag an. Das hast du jetzt gesehen. Das kannst du dir beim nächsten Mal, wenn du hier hinkommst, angucken. Das wird dich ja garantiert nicht der loslassen. Nächste, das der Thema nächste Prag. Fotopodcast wird doch nicht mehr in Prag stattfinden. Der nächste Podcast ist woanders. Der nächste Podcast ist der Podcast. Der Podcast wird wieder über der nächste Fotowalk wird nämlich woanders stattfinden. Der internationale, meinst du? Da, wo 3D-Wale ja gibt. Also der erste internationale Fotowalk, der war jetzt so gut, dass wir direkt den zweiten planen werden. Nein! Doch! Oh! Nein! Doch! Oh! Und wo? Ja, steht ja noch nicht genau feste, aber in die engere Auswahl ist schon Barcelona gekommen. Ah, Puffer und Barcelona. Barcelona. Barcelona. Barcelona! Barcelona. Oder Schottland. In Katalonien. Oder Schottland. Oder Katalonien ja, ist ja nicht Spanien. Aber ja, doch. In Schottland? Nee. Ja. Sag das mal einem Katalanen. Ja, ich weiß, die sind dagegen, aber ist so. Nee, sag das mal einem Katalanen. Ich ja, ich weiß, einen. Aber hier wenn sitzt ja keiner. Wenn du Spanier, dann haut er dir jetzt in die Fresse. Ich bin kein Spanier, ich bin Katalane. Aber auf jeden Fall, denke ich mal, eine sehr gute Wahl. Also wenn wir das machen sollten, denke ich mal, wird das auch super interessant. Also Barcelona war ich ja schon zigmal, die Stadt kenne ich schon ein bisschen besser. Was ist das Nationalgericht? Oh, Paella. Ja, es gibt so mehrere Sachen. Also eigentlich, wenn man da ist, sollte man Churros essen. Churros ist ein frittiertes Gebäck, was dann so mit beispielsweise... Nein, ja, also so ein Teich, der wird in Sternform durch so eine Presse durchgepresst und geht dann direkt in so eine Fritteuse rein. Und dann hat man so lange frittierte Würste, die dann so auseinandergerupft werden. Und da kommt dann grober Zucker drüber und die isst man dann. Das ist super lecker, super fettig auch. Aber das ist super lecker fettig. Ja, alles was fettig ist, ist auch super lecker. Ja, Fett ist ein Geschmacksverstärker. Ja, und also das muss man auf jeden Fall gegessen. Der schlankeste hier. Ja, der kann ja nichts für. Ich esse ja trotzdem wie ein Mähdrescher. Na, und also das ist auf jeden Fall super. Und Tapas sollte man essen. Also Tapas sind ja viele, viele kleine Mini-Gerichte. Das können kleine Würstchen sein oder Fischgeschichten. Das ist alles Mögliche. Und wenn man da unten an der Costa Brava ist, dann sollte man auf jeden Fall Tapas essen. Das ist sehr zu empfehlen. Kannst du auch in eine Tapas-Bar gehen. Ja, die gibt's da ja wie Sand am Meer. Da kann man meistens auch Paella essen. Und wenn man schon Paella isst, dann isst du Paella. Dann sollte man auch mal die dunkle Paella ausprobieren. Ist sowas wie White Pudding und Black Pudding. Aber da haben wir noch ein bisschen Zeit zu, ne? Weil der findet erst statt 2039. Nein, wenn dann nächstes Jahr. Und das nächste Jahr da drauf fliegen wir dann nach Schottland. Das müssen wir dann noch bestimmen, ne? Hätte ich schon Lust drauf. Und danach Griechenland. Griechenland? Ja, Griechenland ist auch. Also ich könnte euch Irland, da könnte ich euch einen Reiseführer machen. Schottland leider nicht. Irland kann ich euch von Stadt zu Stadt, können wir so eine Woche machen. Oh, wir haben Pläne, ich merke es schon. Aber gucken wir erstmal. Warum nicht? Wir können doch eine Woche Irland buchen und mieten uns so einen Bus für 6-8 Leute und fahren halt eine Woche durch Irland. Mein Gott. Bed and Breakfast und Fotowalk-Tour. So. Fototour Irland. Fotodrive. Genau. Ja, das ist doch was. Ein tolles Motto. Fotodrive. Der erste internationale Fotodrive. Ja, einer eurer Mittäter wollte doch auch irgendwie sich beschweren, dass er so viel spazieren gehen musste. Er hätte doch mehr so Straßenbahnfahrten erwartet. Habe ich auch gefilmt. Aus der Straßenbahn raus, knallhart, alles dokumentiert. Die filmen dich da auch in der Straßenbahn. Ja, macht ja nichts. Dann fragen die dich gar nicht. Die fragen mich ja auch nicht. Du stehst da neben der Straßenbahn, schon wirst du gefilmt. Ja. Zack. So viele Kameras, wie auch hier hängen, ne? So Domkameras, ich habe sie alle fotografiert. Alle. Ist gut. Machst du jetzt bei Google Maps, kannst du eintragen, wo es die überall gibt und Start ist jetzt so ein Projekt, dann kann dann jeder gucken, wo Kameras gibt und kann sich dann eine Route Kameras von A nach B. Das ist kontraproduktiv. Dann kommen die nicht mehr nach Prag. Weil dann könnten die ja über das Internet gucken, wie Prag aussieht. Dann brauchen die ja gar nicht beim persönlichen hinkommen. Obwohl, die würden dann auf jeden Fall was verpassen. Das ist nämlich das Essen hier. Das ist lecker. Und die Gemütlichkeit. Sehr lecker. Und das Bier ist auch gut. Und das Bier. Ja, das Bier ist auch gut. Das geht ohne Schmerzen runter. Deswegen ist das blöd mit den Kameras. Aber das haben wir ja alles gefilmt. Bier und so. Ja, und in Barcelona musst du dann Wein trinken. Oder Cerveza. Una Cerveza Grande. Cerveza Grande. Por favor. Aber ich muss ja noch was einen ganz tollen Eindruck hier von Prag mal schildern. Du kommst hier hin und du, also wo ich so ein bisschen Bedenken hatte, so die Sprachbarriere, ne? Da hatte ich echt so ein Problem mit und das hat mich so ein bisschen nervös gemacht, aber du kommst hier hin und du kommst mit Englisch hier ja wirklich überall super zurecht. Bisschen Deutsch können sie sogar auch. Und Deutsch können viele. Bisschen Bayerisch. Und Bayerisch können sie nicht. Nee, und so die ganzen Speisekarten und so, die sind direkt immer mehrsprachig. Englisch, Deutsch, also egal in welchem Winkel du irgendwie in dieser Stadt bist. Also Englisch auf jeden Fall. Ja. Dann brauchst du nur drauf zeigen, so, ja, das möchte ich haben. Und ich habe nach 3 Stunden auch gemerkt, dass ich vielleicht auch hätte mal Geld tauschen können, weil irgendwie wollte mit meinem Euro nicht so viel anfangen, sondern ich musste mal mit EC-Karte bezahlen, weil irgendwie hatte ich keine Kronen gewechselt. Ja, Geld wechseln ist lustig. Wir waren an so einem Geldwechselhäuschen und da hatte zu und davor stand so ein Typ und wollte dann Geld wechseln. Oh, der wollte euch dann... Der wollte uns über den Leisten ziehen. Tyrannische Dollar andrehen oder so. Der wollte uns abzocken. Also nie irgendwo, wenn dann in den Wechselstuben, aber nie bei den Jungs, die da irgendwie ankommen und sagen, hey, ja, da gibt es ein sehr schönes Video auf YouTube von einem Typen, der hat den dann zur Rede gestellt und gesagt, hör mal hier, du hast gerade den Mädels, hast du da irgendwelchen Schrott angedreht, was nichts wert ist. Warum machst du das? Ja, er sagt aber, weil ich kann. Ja. Ja, er sagt aber, warum kommst du aus Albanien hier hin, um Leute in Prag abzuzocken? Er sagt aber, Europa. Ja, ja. Ja, ist doch egal, wo ich arbeite. Ja, aber auf solche Leute darf man nicht reinfallen, das ist halt wichtiger. Und auf jeden Fall nicht, wenn man hier hinkommt. So dumm ist auf der Straße zu wechseln, ich bitte dich. Wenn man hier hinkommt, wer Geld nicht bezahlt. Nicht direkt alles wechseln, sondern sich erstmal informieren, wo die Wechselkurse ziemlich gut sind und dann auch immer nur, ich sag jetzt mal, vielleicht maximal 50 Euro oder sowas wechseln. Weil das ist relativ günstig hier. Krone steht bei 27 Kronen sind 1 Euro, also. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Prager, zumindest die Prager, ob es in Tschechien jetzt überall ist, weiß ich nicht, aber zumindest sind die deutlich weiter als in Deutschland. Weil in Deutschland steht dann ja EC-Kartenzahlung erst ab 10 Euro. Also da ist es so, dass du eigentlich egal wo, also kannst du 5 Fünfer oder mein Cappuccino, den ich da in dem einen Café bezahlt hatte und ich dann gemerkt hatte, ich hätte doch vielleicht tauschen sollen, sagst du, ja, ne, EC, okay. Also ein Cappuccino mit der EC-Karte zu bezahlen ist überhaupt gar kein Problem. Sie hatte sich nur so ein bisschen gewundert, warum meine Karte kein NFC-Chip hatte, das heißt, man muss ja noch das Ding da reinstecken, also die Karte reinstecken und das konnte sie erstmal nicht verstehen, weil sie kennt das eigentlich auch, ähnlich wie es in Amsterdam ja also auch absolut üblich ist, Karte eben kurz drauflegen, kein PIN eingeben, bis 20 Euro kannst du bezahlen, so drauflegen, gut ist. Kontaktlos bezahlen ist hier normal, also ich habe von meiner Bank auch direkt so eine Kreditkarte gekriegt mit kontaktlos bezahlen und bis 800 Kronen, alles gar kein Problem und danach PIN-Code. Ja, man muss jetzt nur dazu sagen, dass der Kaffee dann auch 10 Euro gekostet hat, weil ja der Mindestumsatz für die Karte mindestens 10 Euro ist. Wir sind ja nicht in Deutschland. Wobei, wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich weiß gar nicht, wie teuer der war. Was ist das Problem bei EC-Karten? Also du zahlst hier selbst Euro-Beträge, 1-Euro-Beträge zahlst du halt mit der Karte. Ja, ja. Ist normal. Und es ist, was mir auch aufgefallen ist, ich habe es auch nicht als übermäßig teuer empfunden, dafür, dass das eigentlich so ein Touristenstadt ist. Ich habe mit höheren Preisen gerechnet. Und dabei wart ihr noch in der Innenstadt. Wenn ihr jetzt hier zum Beispiel rausgehen würdet oder da, wo ihr zuletzt in dem Restaurant wart, da sind die Preise schon ganz anders als in der Innenstadt. Also da habt ihr schon echt, sag ich mal, gut 20% gespart. Hm. Ja, also die Preise, das war alles prima. Wir haben auch gut gegessen noch einmal zwischendurch. Ja. wo wir dann so hinter der Karlsbrücke waren, sind wir dann so ein bisschen abgebogen und dann, ach, da ist ja ein Restaurant und eine Kneipe nach der anderen. Und da haben wir uns aber eine ausgesucht, die, naja, also etwas ab vom Schuss war, wo ein bisschen weniger los war, weil wir wollten ja auch an einem Tisch sitzen. Und da haben wir aber direkt eine gute Wahl irgendwie so gehabt, ne? Wir konnten uns reinsetzen, innen drin waren auch noch jede Menge Plätze frei. Da haben wir uns die Karte angeguckt und die Preise waren echt super in Ordnung. Essen fand ich persönlich war echt prima. Und ja, man hat da eben halt auch irgendwie so direkt so ein Prager Flair irgendwie so drin gehabt. Die sind ja alle irgendwie lustig. Lustig, ja. Ja, ja, doch. Also für verwirrt lustig. Für 6 bis 8 Euro kriegst du hier schon verwirrt ein lustig, gutes Mittagessen. Also wir haben ja irgendwie 2-3 Minuten darüber diskutiert, wo wir unseren Kaffee bestellt haben oder beziehungsweise Espresso. Er hat's nicht kapiert. Das war, also Boschi wollte zu seinem Espresso, also der wollte eigentlich einen Kaffee haben und die hatten aber nur Espresso. Und dann wollten wir Americano bestellen, also Espresso mit einem Schuss Wasser oben drauf. Das hat er dann auch nicht verstanden. Und dann kam hinter die Espresso, dann waren aber normale Kaffees. Nur außer Siebträgermaschine. Ja, nur außer Siebträgermaschine, genau. Ja, also ja, Kaffee ist ein schwieriges Thema hier. Du, wenn du irgendwo hinkommst, kriegst du hier auch Instant-Kaffee. Also eine Kaffeemaschine hat hier eigentlich keiner. Ein Kaffee-Vollautomat ist Luxus. Der steht zum Beispiel in einer Firma. Ich habe da so eine Pressmaschine, so ein Presskolben-Ding. Aber dafür hat jeder zu Hause eine Bierzapfanlage. Stimmt. Ja, ich meine, wir wohnen ja hier über der Kneipe. Wir haben ja hier fließend Wasser, fließend Bier aus dem Hahn. Und die Silke hat, glaube ich, ein Fahrrad fotografiert, wo eine Kaffeemaschine drauf war. Mit Mahlwerk und so weiter und eine Siebträgermaschine. Ja, die gibt's ja auch. Die fahren dann durch die Gegend, dann kannst du dann da Kaffee trinken. Kaffee to drive. Was ja auch sehr, sehr geil war, überall hier in Prag fahren diese komischen Autos rum. Was sind das jetzt eigentlich für Autos? Du weißt, das sind Dredge-Oldtimer. Das sind Fake-Oldtimer, die extra für Prag hergestellt wurden. Also Dredge-Dinger. Ja, das sind so Fake-Dinger. Ja, aber die sehen ja total cool aus und da fahren die ganzen Touristen damit durch die Gegend. Ist auf jeden Fall ein sehr geiles Fotomotiv. Ich habe, glaube ich, nicht eins davon. Ne, ich habe da jede Menge von. Kannst eins abhaben. Okay. Die haben eine Bereifung wie Fahrräder. Die haben so ganz große Speichenräder, die total schmal sind. Ja, da waren aber auch ein paar bei, die haben so richtig fette. Und dann so in Rot und so, so richtig. Ja, die sind ziemlich individuell auch. Und 10 Hupen vorne, also so Hörner vorne dran. Also wenn der mal, glaube ich, drauf gedrückt hätte, dann ja, wenn die Leute... Monomonititi. Heißt, Platz da, jetzt komm ich. Ja, Hupen hilft. Ja, wobei gehupt wird ja nicht so viel, ne? Heißt, ey, du Idiot, ist Hupverbot. Genau. Apropos für die Leute übrigens nochmal, die mit dem Auto hierher anreisen möchten. Da, wo blaue Linien sind. Und wenn man da parkt, dann kann man sich ziemlich sicher sein, dass man nach einer gewissen Zeit Krallen am Auto hat, weil das nämlich nicht erlaubt ist, für Ausländer dort zu parken. Genau, also Anwohnerparkzone. Anwohnerparkzone und wenn man sich ein Hotel sucht mit Parkplatz, sollte man vielleicht vorher auch klären, dass der Parkplatz vielleicht nicht gerade 20 Minuten von dem Hotel weg ist. Und man sollte auch keine Autos mitnehmen, die breiter sind als ein Mini, weil man kommt dann nicht durch die Einfahrt durch, auf den Parkplatz zu kommen. Es sei denn, man möchte hinterher ohne Spiegel nach Hause fahren. Wenn du kein Auto fahren kannst. Der Tscheche kommt da mit dem Skoda durch. Der ist ja auch nicht breiter wie Mini. Der fährt viel Skoda rum, ne? Ja. Und Audi. Audi fährt ja auch hier extrem hier viel so rum. Manche Viertel, da fahren so dicke, fette Autos rum, Alter. Da schlackern die aber die Ohren. Ja, Porsche, Mercedes G-Klasse ist auch oft hier. Schönen Defender habe ich gesehen, 110er. Der war echt schick. Ja. Und mir ist ein Auto aufgefallen, den hätten sie mal polieren sollen. So ein dicker Daimler. Die schwarze Farbe war ziemlich matt. War ziemlich verwittert. Der war bestimmt gerollt. Ja, genau. Hammerschlaglackierung. Ja. Ich habe mal einen Golf gehabt, der war schwarz gerollt. Ursprünglich war der rot. Dann habe ich gedacht, okay, nee, rote Scheiße, mach den mal schwarz. Den schwarz gerollt. Mit Alpina. Wasserlöslicher Farbe. Und der steht draußen. Und nachts regnet das. War er wieder rot. Und ich habe da so voll die roten Flecken da drin gehabt. Voll das Pissling Auto. Wäre bestimmt auch ein schönes Fotomotiv gewesen. Das ist schon ein Kunstwerk. Ja. Sehr gut. Kann nicht jeder. So eine große schwarze Wasserlache unter dem Auto, das Auto wieder hoch. Der, Mist. Der Marienkäfer, das ist einer. Mit Jahrespunkten drauf. Hört sich auch so an. Ja, komm, der ist 140 gefahren und hat noch 5 Liter verbraucht. Also. Auf wie viel Kilometer? Auf 100. Achso. Ja, wenn mein Auto nur 140 fährt, dann verbraucht er auch nur so viel. Mit einem 1 Liter Motor. Oder 1,1 Liter. 1 Liter Motor war das. 1 Liter. 1 Liter. 1,0. Ja, da fällt mir jetzt gerade noch so eine Story ein von einem Kumpel, der hatte damals einen Polo gehabt. So einen ganz alten. Und da musste der immer aufpassen, der durfte, wenn er so auf Autobahn oder so gefahren ist, bloß nicht über 5.500 Umdrehungen kommen, weil dann Öl oben irgendwie in den Luftfilter immer reingespritzt ist. Und dann muss er immer rein. Aber das Gute ist, er konnte dann die Motoreinstellung quasi durch das Handschuhfach machen, weil das war alles durchgerostet. Du konntest es direkt die Hand durchstecken bis zum Motor. Ich hatte mal einen Kumpel, der hatte einen Golf, der hatte am Beifahrer unten am Kotflügel so ein großes Loch, da konnte es mit dem Fuß durch auf den Reifen drauf. Was hat er gemacht? Der hat eine Plexiglasscheibe mit Silikon von innen davor geklebt und immer wenn das geregnet hat, hat so das ganze Wasser spritzen. Ach ja. Der ist damit nicht über den TÜV gekommen. Ach was? Ach Mann. Gibt's hier TÜV? Hier gibt's TÜV, ja. Der ist auch relativ streng. Schade. Ja, schade. Aber was haben wir heute noch gesehen? Wir haben heute eine Dampflokomotive gesehen. Du. Ich nicht. Du hast ja nur gehört, ich habe die gesehen. Ja, ich habe sie gerade aber gesehen auf dem Kameradisplay. Ach so. Und ich habe die Dampfwolke noch gesehen. War cool. Ne? Und dann haben die hier teilweise noch so alte Straßenbahnen. Die sind ja eigentlich total modern hier, so von Skoda sind die, glaube ich, ne? Ja, ich glaube, das sind unterschiedlichen Herstellern. Ne? Aber total super modern, also können sich einige deutsche Städte wirklich mal eine Scheibe von abschneiden. Mit kostenlosem WLAN. Ja, dann auch man noch. Man kann sogar kostenlos fahren. Wenn man sie nicht erwischen lässt. Ja, und dann gibt's diese alten Dinger, die sehen ja total geil aus. Ich hoffe, dass ich das morgen noch schaffe, mit so einem richtig alten Kamellen hier so durch die Gegend zu fahren, weil das mit so einem Holzding, wo der extra Eintritt bezahlen muss. Ja, warum nicht? So ein Holzwaggon. Super. Klasse. Richtig nostalgisch. Naja, aber ist total sehenswert. Kommst du mit Daily Touch gar nicht hin. Da muss er extra Eintritt bezahlen. Ja. Ist ja kein Ding. Sache nur. Muss man ja erlebt haben. Aber muss ich noch eben kurz, ich möchte noch mal kurz über den Cross Club sprechen. Über wen? Cross Club. Ja, da warst du ja nicht bei. Also gestern war Warm-up, Foto-Walk Warm-up im Cross-Club. Da war ich auch wieder 10 Minuten dabei. Von hier. Ja, du konntest ja nicht, du bist ja krank. Du darfst nicht raus. Du durftest bei der Schlägerei nicht mitmachen. Ja, wir waren wir waren in eine Schlägerei verwickelt, beziehungsweise die hat neben uns stattgefunden. Während wir am Fotografieren waren, haben wir nur so Klatsch-Klatsch gehört. Und ich habe überhaupt nichts gesehen. Du hast ja was nicht dokumentiert. Silke, so hinter dir haben die sich gerade gefetzt. Ich so, ja. Gut. Aber wir waren total sicher. Das geht ganz schnell hier. Das aber der Cross Club war cool. Ne? Also die Location war super, weil das ist so eine Location, wo die ganze Fassade und so mit Metallteilen, die irgendwie zusammengebrutzelt sind, so. Ich glaube, brutzeln tun die hier gerne. Also einmal der ganze Cross Club, ne, wie der zusammengebastelt ist. Und wenn man hier bei Björn aus dem Fenster rausguckt, da sind die Straßenschienen immer jeden Abend. Gestern Abend war das schon, heute Abend ist das. Da sind die am Flexen und am Schweißen und so. Ich glaube, das Brutzeln tun die echt gerne. Ja, wenn die jetzt beim Cross Club Feierabend haben, dann fangen die hier an mit den Bahnschienen. Oder die haben immer Nachtschicht und tagsüber machen die am Cross Club weiter. Ja. Weil aber sehr cool. Also ein ganz total aufgeräumter Schrottplatz. Also auch die Außen, das ist eine Außentribüne auf zwei Etagen, die ist komplett geschweißt aus Schrottteilen. Da haben 300 Leute Platz. Und abends ist dann alles schön illuminiert mit verschiedenen Farben. Und alles bewegt sich. Ja. Alles ist irgendwie Motor und Getriebe. Also die Schweißteile bewegen sich. Das Tollste ist, da wächst mitten in diesem Teil wächst ein Baum. Hm? Und da ist mir aufgefallen, diese Bedienungen, die wissen ganz genau, wo der Ast von diesem Baum ist. Ne? Und gehen immer dann so, whoop, eben so nach rechts und dann sind sie dran vorbei. Und dann habe ich mir so gedacht, boah, wenn man da jetzt so richtig schön satt ist, ne, man rennt doch mit Sicherheit gegen diesen komischen Pfosten. Also das ist schon eine interessante Sache. Dieser Baum ist mitten da drin, in diesem geschweißten Kunstwerk, man muss echt Kunstwerk sagen, weil das ist total genial. Der ist da einfach mit reingebaut worden oder umbaut worden. Ihr habt auch da so Videos gemacht und so, ne? Ja. Können wir die auf Fotowalker hochladen? Ja, klar. Das machen wir auch noch. Ihr glaubt doch wohl nicht, dass ihr mein ganzes Videomaterial kriegt. Das muss ich erstmal sichern. Ich hab das ja auch gemacht. Ich habe da eine Sache. Ja, und da haben wir auch so eine schöne Begegnung gehabt, wo wir dann da rausgegangen sind und an der Straße standen, hielten auf einmal zwei Autos neben uns mit deutschem Kennzeichen und da stiegen zwei ältere Ehepaare raus und die haben wohl mitgekriegt, dass wir Deutsch sprechen und die kamen dann auf uns zu. Ja, wir haben uns, glaube ich, verfahren, wir wollen nach Bratislava. Wir standen jetzt mitten in Prag. Und dann haben wir mal Google Maps gefragt und sie waren ja nur noch 330 Kilometer, glaube ich, von Bratislava entfernt und hatten dann ihre alten Straßenkarten und so noch in der Hand und irgendwas Ausgedrucktes so aus dem Internet und kamen da überhaupt nicht zurecht. Und mit Hilfe von Google Maps haben wir sie dann Richtung Moldau geschickt. Aber wenigstens schon mal grobe Richtung Bratislava. Wusstet ihr eigentlich, dass in Prag etliche Filme gedreht worden sind? Hast du erzählt. Zum Beispiel so ein ganzer Jason Bourne zum Beispiel. Ich glaube, der vierte Teil war das. Etliche Sachen aus James Bond sind in Prag gedreht worden. Und andere großartige Filme. Oh, dann habe ich ja echt noch Glück. Dann kann das ja sein, dass mein Film dann auch großartig wird. Dein Film wird großartig. Du bist ein Wahnsinnsregisseur und Editor und kommst doch nach Hollywood. Dramaturg. Nach Hollywood, oh, Hollywood. Jetzt Prag, morgen Hollywood. Bollywood. Boschiwood. Boschiwood. Boschi, hast du eigentlich noch was zu trinken? Nee, eigentlich nicht. Ey. Fällt mir mal gerade mal so auf. Ja, stimmt. Ich wollte nämlich gerne mit dir prosten. Hinter dir ist ein Glas. Da kannst du dir Cola einschütten. Weil von dem Bier kriegst du nichts mehr ab. Das ist nämlich das Letzte. Ey, nur nicht über den über das geile Aufnahmeteil hier. Nee, dafür ist ja das Glas. Aber ist ja mal zur Abwechslung richtig schön, dass man so face-to-face mal wieder podcastet. Ja, sonst machen wir das ja immer so auf lange Distanz. Ich bin auch echt total überrascht. Und Oschi, auf einem Wiedersehen der Picture Brothers. Ja. Genau, das ist nämlich noch eine Reunion, die wir hier gerade feiern. Die alten Säcke von den Picture Brothers sind mal nach langer Zeit wieder vereint. Das Urgestirn, die überhaupt dafür schuldig sind, dass es den Photowalker Podcast und alles Mögliche gibt, die sind mal wieder hier zusammen an einem Tisch. Den haben wir angefixt, ey. Den haben wir echt angefixt. Aber ich bin auch verblüfft, welches Equipment du mittlerweile hier so hast, ey. Also wir haben jetzt hier 4 Kopfhörer, also Headset-Teile mit Mikros drum und dran und Aufnahmegerät und hier. Du musst mal auf Aufnahme drücken. Ja. Ja, sag mal, da sind 3 Nullen bei der Stundenanzeige. Das kann ja nicht sein. 3 Nullen bei der. Ach so, ja, wie ja. Wie viele der Stunden kann das Ding aufnehmen? 22 Stunden, 55 Minuten und 6 Sekunden schafft er noch. Wollen haben wir noch ein bisschen. Ja, wir können noch ein bisschen podcasten. Da passen da für SD-Karten rein? Bis 2 Terabyte? 32 Gigabyte oder so habe ich da jetzt drin. Ja, das reicht. Das reicht bis morgen früh. Aber geile Technik. Ja, danke. Man tut, was man kann. Ja, Björn podcastet ja auch so nebenbei noch viel. Kannst ja nochmal Werbeblock einbauen. Werbeblock für einen Weichspüler zum Beispiel, den wir ja auch noch machen müssen. Das driftet ja schon arg den Weichspüler ab, was wir hier machen. Ja, es soll ja auch unterhalten. Ne? Wir wollen ja auch transportieren, dass wir hier jede Menge Spaß haben und hier ist Community und hier ist, wir haben uns alle lieb. Ich sehe, der Marc, der ist hier voll aus dem Häuschen. Yay! Da kommt die rheinische Frohnatur durch. Ja. Er ist voll jick. Jick. Ja, nee. Ja, wir wollten eigentlich noch einen Spaß machen und hier mal Kölsch bestellen. Ich finde das ganz geil, dass wir uns wiedersehen, jetzt nach einem Jahr oder so. Und dann ja, auch wieder zusammen der Buschi hat sich total verändert, ne? So gesichtsmäßig. Ja, wenn dann aber auch nur im Gesicht. Ja, aber mit Bart kennst du mich ja schon. Ich wollte das auch zum Anlass nehmen hier, weil der Christian hat ja auch gesagt hatte, wir sollen auch mal einfach unsere ganzen alten Folgen bei ihm hochladen und dann machen wir da mal so ein Archiv aus alten Picture Brothers Folgen. Was hältst du davon? Ja. Aber warum denn nur die alten Folgen? Könnt ihr das eine neue machen? Das ist die große Frage. Könnt ihr nicht neue machen? Das ist die große Frage. Kommt was Neues? Kommen vielleicht weitere Folgen der Picture Brothers? Nicht noch ein Fotopodcast. Oh mein Gott. Wer weiß das? Bitte nicht mehr als eine Stunde. Ja, aber das ist mal wertvolles Feedback von einem Hörer, ne? Dass die Folgen auch nicht zu lang sein sollten. Nein, wir sprechen ja schon relativ niedrige Tonfrequenzen an, damit man das nachher schneller machen kann. Und man hört sich dann trotzdem noch normal an. Ich will Mickey Maus. Ne? Das heißt, wir machen so einen Podcast dann eine Stunde lang und nehmen dann die doppelte Laufgeschwindigkeit. Dann hast du nur noch eine halbe Stunde, ne? Und kriegst die gleiche Information dann mit. Also ich höre mal mit 1,5, 1,6 Fachgeschwindigkeit Podcast. Und das ist immer ganz witzig, wenn man dann irgendwann mal die Leute mal live kennenlernt. Oh, sprechen die langsam. Du hast ja gar nicht so eine Mickey Maus Stimme. Ja gut, das kriegen die diese Podcatcher ja ganz gut hin, dass ja diese Mickey Maus Stimme ja nicht mehr so da ist und auch ja die Pausen, die ja zwischendurch sind, das filtern die ja mittlerweile ganz gut raus, das klappt ja. Nur dass die Leute so langsam sprechen. Du kannst den ja schon. Du hast halt so ein Flow und so ein Gespräch entwickelt sich ja auch und du denkst ja auch, während dein Satz sich entwickelt nach, wie du den halt gerade formulierst und da müssen denk halt schon mal sprechen. So Gesprächsposten. Nee, das kommt next erst level. Dann denkt man drüber nach, oh Mist, was habe ich da gesagt? Ja, aber da merkt man, ja, nee, also aber Profi-Podcast halt der so eingebaut denkt werden. Zuerst und spricht dann. Aber das ist schon, wer hat ein paar Jahre mehr auf dem Buckel, das merkt man, das ist Erfahrung. Das machst du jetzt aber auch. Ne? Kommt aber darauf an, wie spät das ist. Ich denke nicht. Wenn ich jetzt tagsüber podcaste oder abends podcaste, ist noch eine ganz andere Verfassung. Gemütlich bei einem Bierchen oder tagsüber bei einer Tasse Kaffee. Das ist doch jetzt hier so ein Laber-Podcast, wo sich so ein Gespräch auch entwickelt und so. Das ist doch schön. Genau, da muss man erstmal so Denkpausen einlegen. Ich bin mal gespannt, reden wir ganz langsam. Ist, wenn du diesen Podcast dann im Auto hörst und dich dann und dich dann selbst mal hörst. Ist eine ganz tolle Erfahrung, das erste Mal. Ja, gut. Man muss ja dazu sagen, dass Kannst du bitte draußen sterben gehen? Ja, also das ist ja nicht das allererste Mal, dass ich beim Podcast mitmache. Ich habe ja bei dem Podcast, oder das ist ja so ein Video-Dings hier von Bildbeurteilung. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das von Thomas Weller. Da habe ich mal in der zweiten Staffel mal ein bisschen mitgemacht bei dem ganzen Kram. Ist aber leider jetzt wieder ein bisschen, weil Thomas eben halt viel unterwegs ist, wieder ein bisschen auf Eis gelegt. Und es ist schon komisch, wenn man seine Stimme dann irgendwie mal das erste Mal nicht irgendwie durch seine Ohren so richtig hört, sondern irgendwie nochmal durchgefiltert. Ja gut, das ist halt das Knochengehör, was wir normalerweise haben und halt die Audiogeschichte, die wir halt über die Kopfhörer kriegen oder über die Lautsprecher kriegen. Die Erfahrung hat aber, zumindest aus unserem Alter, doch jeder irgendwie mal mit einem Kassettenrekorder gemacht hat. Das hörte sich mal schrecklich an damals. Das ist bei dir so. Und Rauschen. Dafür war Dolby da. Ja, Dolby NR. Dolby C. Aber du hast gerade ein interessantes Thema angesprochen. Da haben wir ja vorhin noch beim Essen drüber gequatscht, über Bildbeurteilung. Da haben wir ja so ein paar Erfahrungen mal ausgetauscht und das fand ich ganz interessant, dass eigentlich fast alle einstimmig so am Tisch gesagt haben, so, boah, ich lade meine Bilder eigentlich gar nicht mehr gerne ins Internet hoch oder wenn dann nur noch auf ausgewählten Plattformen, weil die einfach grundsätzlich zerrissen werden. Und die Erfahrung habe ich natürlich auch gemacht und ich find's schade. Deswegen bist du ja auch jetzt bei Instagram. Ich bin überall. Bei Instagram kriegst du immer nur Dupp, like. Daumen hoch. Like. Ne? Herzchen. Aber ja, auf anderen Plattformen wird's ja wirklich, da werden Banalitäten wirklich so total zerpflückt und ich finde es persönlich schade, gerade wenn also auf Fotobox kommst du ja auch ganz viel mit Anfängern in Kontakt und die werden da total durchgehemmt. Also wo Nichtigkeiten wirklich kaputt diskutiert werden, heißt es, oh, das Bild ist total schlecht, das ist Mist und vergess it. Was meinst du denn jetzt für eine Plattform? Nenn doch mal eine bei Namen. Welche haben wir jetzt vorhin nochmal genau angesprochen? Also natürlich Facebook ist Platz 1, klar. Eigentlich Platz 1, dass ja vor allen Dingen, dass sich das auch addiert. Ne? Einer, dem stört irgendwas in einem Bild und dann hängen sich dann eben halt die nächsten 25 Millionen dann hinten drauf. Ja, finde ich auch voll scheiße. Ihr redet jetzt von so einer Facebook-Gruppe. Ja, egal, ob Facebook-Gruppe oder ja, meistens in den Gruppen dann, nicht? Aber es ist dann ja auch, selbst wenn du, ja, nur gut, ja, in den Gruppen ist es. Also wenn ich jetzt mal, ich habe schon lange nichts mehr bei Facebook hochgeladen, weil das ist mir irgendwie, der ganze Laden gefällt mir irgendwie nicht so wirklich. Da passiert das eigentlich nicht so häufig, weil du ja eigentlich in deinem Freundeskreis dann unterwegs bist, in Anführungsstrichen Freundeskreis. Und in den Gruppen, da hast du es dann wirklich, dass dann die Leute, und ich mutmaße es ähnlich in den Foren ja genau das Gleiche auch, dass da eben die Leute mehr damit beschäftigt sind mit irgendwelchen Techniken, als dass sie selber rausgehen zum Fotografieren. Weil oftmals ist es ja wirklich so, dass die Leute, die am Meckern sind, die Theorie vielleicht im Kopf haben, aber von denen selber selten irgendwelche Bilder siehst. Jetzt habe ich mal eine Frage an euch. Jeder Hersteller, jeder Kamerahersteller hat ja so seine eigene Fotoplattform auch, die man nutzen kann. Bei Olympus ist das My Olympus, von Fuji gibt es sowas, von Canon gibt es sowas und ich weiß nicht, was hast du für, du hast auch Fuji, ne? Fuji hat sie. Ja. Nutzt ihr die auch? Nö. Nee. Nö. Also vom Hersteller, ne? Nö. Also was ich bei Facebook dann auch eine Sache finde, ist, wenn da im Bild dann gepostet wird und das wird zerrissen. Es ist dann meistens so, dass da irgendwo steht, Bild ist scheiße, aber keine konstruktive Kritik. Richtig. Dass man sagt, hör mal, das Bild ist an für sich gut. Ne? Du hättest vielleicht da vielleicht das so und so machen können, damit der Bildlook vielleicht ein bisschen besser wird. Ne? Ja gut, also, die Diskussionskultur auf Facebook lässt ja wahrscheinlich in allen Gruppen arg zu wünschen übrig. Was ist denn mit solchen Communities wie zum Beispiel Flickr oder 500px? Diskussionen finden da ja eigentlich so gut wie gar nicht gar statt. Nicht. Also man lädt die Bilder da hoch, also jetzt gerade bei 500px und dann merkt man ja nur anhand dieses Bewertungssystems, also irgendwelche Likes und so, dass das ein oder andere Bild mal schneller nach oben kommt und in irgendeine Kategorie reinrutscht, hier famous oder wie heißt ja. das? Ne? Popular, genau. Popular, genau, richtig. Und aber jetzt richtig, dass Diskussionen darunter entstehen, eigentlich nicht. Also außer da vielleicht einer mal drunter schreibt, momentan, awesome ja. oder so, ne? Man erkennt dann nur in dem Gesamtkontext, wenn man so die Kategorien durchguckt, welche Qualität diese Bilder haben. Meines Erachtens gerade 500px sticht da besonders hervor, dass die Bilder ziemlich hochqualitativ schon sind. Und dann kommt noch dieses redaktionelle Bewertungssystem dazu. Also gibt es dann noch eine Stufe oben drüber, wo dann irgendwo, wenn die Sachen besonders gut gepulst werden, so nennt sich das ja da, dass die Bilder sich dann auch eine Redaktion anschaut und dann eventuell sagt, okay, das nehmen wir in eine besondere Kategorie nochmal auf und das ist ein Garant dafür, oder ja, wird so suggeriert, dass das Bild dann auf jeden Fall einen gewissen Qualitätsstandard erreicht hat und auch ja eine gewisse Resonanz erzielt hat auf dem Portal. Und ich glaube, das ist auch das Alleinstellungsmerkmal von 500px, dass man da auch wirklich sich gezielt in diese Kategorien mal reinklicken kann und sehen kann, wie andere Fotografen dann Motive dann umgesetzt haben. Gibt es denn Communities, in denen eine Diskussionskultur herrscht, die den Fotografen weiterbringt? Ja, ich war mal, aber das ist natürlich dann, weil du dich dann selber auch eben stark engagieren musst und das kann man nicht so nebenbei machen, bei fotoforum.de, die haben auch eine Zeitschrift. Und da ist es so, dass du wirklich selber bewerten sollst. Also irgendwann wirst du auch angemeckert, wenn du nur Bilder hochlädst und eigentlich nur dein, ich sag mal, Kommentare haben möchtest, sondern du musst selber auch eben Kommentare abgeben und bewerten. Und da ist es eben halt so, dass dann natürlich, also, ja gut, zerrissen kann man nicht sagen, aber es ist, wird dann eben halt dein Bild eben entsprechend aber sehr, sehr sachlich beurteilt in der Regel, wo dann eben halt auch dann auch konstruktive Sachen auch rüberkommen, wo dann auch wirklich einer sagt, komm, hör zu, hättest da ein bisschen heller und da hättest vielleicht einen Crop machen müssen und da ist noch irgendwie, hättest noch wegstempeln können und. Ne, wo dann auch so eine gewisse Bewertung war, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, wo ich da war. Aber wie gesagt, das kostet dann allerdings auch Zeit, ne? Weil wenn du natürlich bewertet werden möchtest, musst du natürlich auch Bewertung abgeben. Ich habe nachher festgestellt, dass ich eigentlich eher mit dem Bewerten beschäftigt war, weil nicht weil ich irgendwie Angst hatte, sondern weil mich das selber auch weitergebracht hat, ne? Weil wenn du nämlich selber Bilder konstruktiv bewerten musst und möchtest, dass du selber dadurch auch ganz gewaltig lernst, weil du fängst dann an, dir die Bilder anzugucken, zu analysieren und auch Tipps zu geben, weil es ging auch darum, um Tipps zu geben dann, ne? Und das hat dich dann auch ein Stück weit nach vorne gebracht, aber wie gesagt, kostet auch Zeit dann in dem Moment, ne? Also dass so ein Instagram mal eben kurz so weiter poppen geht, klicken, einfacher. Und die hatten, da konntest du auch dann so kleine Gruppen auch machen. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie selber so ein Projekt hattest, konntest du eine kleine Projektgruppe machen, wo du dann also auch so halb geschlossen und geschlossen und so weiter und so fort. Da hatten die gerade angefangen aufzubauen. Da war ich dann auch in so einer Projektgruppe drin. Die haben, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das da genau war, was wir gemacht haben, wo wir dann eben uns auch gegenseitig dann die Bilder auch beurteilt haben. Ne? Das ist aber dann jetzt reine Technikkritik. Das ist jetzt nichts Kreatives, oder? Doch, auch die, also gehen auch auf die Gestaltung ein dann, ne? Also natürlich weiß man ja nicht immer, man war ja nicht vor Ort in der Regel, wenn er dann ein Foto gemacht hat, ne? Aber da kommt dann auch mal so eine Geschichte wie, ja, wie wäre es denn eigentlich gewesen, wenn du mal einen Schritt nach rechts gemacht hättest oder einen Schritt zurück oder eine andere Brennweite oder so, ne? So dann auch so Anregungen gewesen sind, ne? Also auch so nach dem Motto, oh, wenn du nochmal da bist, geh doch nochmal hin und mach das nochmal so und so oder mit einem Schritt nach rechts oder wie auch immer dann. Ne? Also nicht nur jetzt die rein fototechnischen Sachen, sondern auch so mit gerade halten und sonst irgendwas, sondern wo auch hingesagt, ja, hätte ich vielleicht mal ein bisschen tieferer Standpunkt, Perspektive ein bisschen ändern oder wie auch immer. Ne? Also war eigentlich ganz interessant, aber wie gesagt, sollte man nicht nebenbei machen, weil das wäre auch unfair, wenn du dann irgendeinen Blödsinn da schreibst dann, ne? Deswegen hatte ich mich dann auch irgendwann mal verabschiedet da. Ja, Foren sind anstrengend. Ja. Die kosten viel Zeit und Energie, wenn man sich da engagieren möchte und wenn man da auch Feedback kriegen möchte. Ist logisch, ja. Aber das ist halt ernste Kritik und wenn man sich damit beschäftigt, mit der Fotografie und man möchte sich weiterentwickeln, die Fotografie an sich besteht ja nicht nur aus dem Faktor Fotografie, sondern halt auch aus Kommunikation mit den Menschen, wie man sich selber verkauft, die Kommunikation mit seinen Models, die Kommunikation mit seinem Auftraggeber, Kommunikation im Allgemeinen, auch die Kommunikation im Internet halt, da seine Fragen zu stellen in entsprechenden Foren gehört mit dazu und ja, ist halt vollkommen legitim, sich auch da zu bilden. Ja, wir haben, was ist mit der alten Foto-Community? Meines Erachtens passiert da eigentlich nicht mehr ganz so viel. Also ich glaube, in den letzten, ja okay, ich sag jetzt mal in den letzten sieben Jahren oder so, sieben, acht Jahren, hat sich da die Diskussionskultur einfach zurückentwickelt. Also ich weiß noch in den Anfängen, wo ich da ein bisschen aktiv war, da hat man schon öfters irgendwelche Kommentare unter den Bildern gehabt. Die waren dann auch sinnvoll. Ja, teilweise waren sie sinnvoll. Also da hat man sich noch Mühe gegeben. Und mittlerweile passiert da eigentlich meines Erachtens nicht mehr viel. Außer man hat vielleicht da so seine Freunde, Community irgendwie, also immer die gleichen Protagonisten, die da irgendwie so aktiv werden. Aber so passiert da eigentlich nicht mehr viel. Ich glaube, die Plattform hat auch irgendwie so ein bisschen den Anschluss verloren, meines Erachtens. Es gibt so viele, die einfach mehr bringen schon am Leistungsumfang und wie so ein Portal auch aufgebaut ist. Ich glaube, da ist die Foto-Community. Was ist das aktuelle Tool der Wahl? Meines Erachtens 500 Pixel. Was sagst du? Ich? Nicht. Wo lädst du deine Bilder hoch? Facebook. Schon mal. Aber auch ganz selten. Bei mir ist eigentlich Instagram und die etwas besseren Bilder bei 500 Pixel. Und da versuche ich eigentlich auch immer so bei Instagram eigentlich einmal am Tag irgendwie so ein Bild hochzuladen. Weil ich habe da so das eine oder andere noch auf dem, das ist ja das Schöne, man kann es ja eben halt vom Handy aus machen, von unterwegs aus machen, geht bei 500 Pix ja mittlerweile auch, nur ist es kurioserweise, die haben irgendwie die Sortierung, hauen die immer völlig durcheinander irgendwo, dass ich dann nicht die Bilder finde, die ich da, weil ich so eine gewisse Reihenfolge dann habe, und da suche ich dann eigentlich immer so die etwas besseren Bilder raus, ne? Also ich mache das eigentlich so, dass ich nach dem Entwickeln in Capture One die Bilder eben halt exportiere und dann bei mir in Apple Fotos reinjage und dadurch habe ich die Sachen eben halt auf dem iPad oder auf dem iPhone auch die Bilder zur Verfügung und kann dann eben halt da aussuchen, was ich dann auch dann zwischendurch einfach mal hochladen kann. Dann, ne? Ist Capture One der RAW-Entwickler, der mitgeliefert wurde oder hast du dir den so gekauft? Den habe ich im Prinzip mal da meine erste Leica, also die M8, die da war damals Capture One 6 dabei. Bin ich aber nicht mit warm geworden. Das war ein reiner RAW-Entwickler ohne Verwaltung, ohne alles. Und ich bin damals eben halt mit Aperture angefangen. Und ja, irgendwann mal kristallisierte sich das dann ja raus, dass das irgendwie nicht mehr weitergeht. Und so Lightroom hatte ich dann mal so zwischendurch dann mal probiert und dann irgendwie denn durch die Capture, dadurch, dass ich die Lizenz ja noch hatte, ja relativ günstig dann auch upgraden konnte dann, weil die Lizenz sogar konnte ich dann auch auf 7 bzw. auf 8 auch upgraden. Die 7er hatte ich dann dazwischen immer getestet, weil die dann ja auch schon eine leichte Datenbank drin hatten. Ist aber immer ewig eingefroren und war, weiß ich nicht, die Bearbeitung war okay, aber mir fehlte eben mal von Aperture ist man eben sehr verwöhnt, was die Verwaltung angeht. Und dann kam dann Capture One dann mit der 8er Version raus, wo die dann eine relativ gute Datenbank hatten, was auch stabil lief. Jetzt sind sie ja mittlerweile bei 10. Kommt sicherlich an die Verwaltung eines Aperture oder einer Lightroom-Verwaltung nicht ganz ran. Aber eben halt die Bearbeitung der Bilder, also ich mache zu, ich sag mal 98%. Ich bin allerdings auch kein Porträtfotograf. Mache ich im Prinzip in Capture One. Und ja, wenn ich dann irgendwann mal was nicht da rausbekomme, was da im Bild ist, was ich raushaben möchte, dann übergebe ich das an Affinity und mache das dann da raus. Aber ich glaube, dieses Jahr habe ich, Affinity zweimal geöffnet, weil den Rest kriege ich da eben halt hin. Ob das irgendwelche Farben sind, die irgendwie korrigiert werden möchten. Ich bin auch jetzt keiner, der jetzt irgendwie die Bilder jetzt übermäßig bearbeitet. Also ich versuche dann irgendwo schon das Bild so zu bearbeiten, wie ich es gesehen habe. Es sei denn, es ist eine Schwarz-Weiß-Bearbeitung, weil ich habe das mal in Farbe gesehen, aber eben halt eine Schwarz-Weiß-Bearbeitung. Aber ich baller da jetzt nicht irgendwie so Riesenfarben und Veränderungen dann da rein, weil ich macht die Bilder eben halt so, wie ich der Meinung war, wie ich sie da gesehen habe. So, und das ist eben halt für mich die erste Wahl. Dann so bin ich da eigentlich auch dabei geblieben dann. Ich hatte dann zwischendurch mal, wie gesagt, das auch mal verglichen. Und da kam ich mit den Farben von Lightroom irgendwie nicht so richtig zurecht. Das war mir alles irgendwie zu clicky-bunty. Du machst also eher objektive Fotografie, wenn du sagst, du bearbeitest alles so, wie du das gesehen hast, dass die Szene also im Nachhinein auch so aussieht, wie du sie halt dort vor Ort erlebt hast. Ich hingegen bin eher so derjenige, der sagt, das Bild muss eine gewisse Story erzählen. Mhm. Also ich mache dann auch gerne irgendwie die passende Vignette an die passende Ecke oder Vignette muss ja leite, sein. Leite das Bild halt. Leite den Blick halt über Licht irgendwie nochmal nachträglich in die richtige Richtung. Ja gut, das mache ich auch, nur eben halt, was ja viele eben halt mit ja, was ich nicht mache, jetzt was die Lichtrichtung angeht, dass ich jetzt irgendwelche Lichteffekte jetzt reinzauber, was ja viele eben halt auch über Photoshop und den ganzen Kram machen, aber was ich natürlich mache, dass ich mal Punkte, die ein bisschen, wo ich der Meinung war, die müssen ein bisschen rauskommen, die mache ich heller und andere Sachen mache ich dunkler. Was ich aber nicht mache, ist jetzt die Farben total verbiegen oder so, ne? Was man ja auch allerdings auch in Capture One ganz gut hinkriegen könnte. Weil ne? Die haben so ganz gute Farbregler da, was man da machen könnte, um da was zu steuern. Aber ich bin jetzt im Moment in so einer kleinen Gruppe drin im Slack, wo wir uns gegenseitig RAW-Bilder bearbeiten. Das ist immer super interessant. Das ist geil, ja. Das ist voll geil, weil du warst ja nicht dort vor Ort. Nicht? Und da habe ich jetzt erstmal gemerkt, Mensch, man kann ja auch Bilder mal croppen. Man kann ja auch mal ein anderes Format draus machen. Ne? Also auf die Idee bin ich noch nie großartig gekommen. Ne? Auf einmal macht einer aus dem Querformat ein Hochformat oder kroppt da voll rein, weil der da irgendwas drin sieht, was man selber gar nicht gesehen Scheiß hat. Scheiß auf die Auflösung. Ne? Auflösung ist ja eh genug da und ich sag mal so, das ist toll. Ja gut, bei Slack ist es ja eh scheißegal, was für eine Auflösung das ist, ja. Weil du guckst es eh auf dem Monitor an. Ne? Also von daher, und die heutigen Kameras, ja, was haben die? 16 Megapixel, 24 Megapixel und da reicht ja, wenn du dann Crop machst und da sind immer noch 12, ist ja immer noch völlig ausreichend. Also da kriegst du ja auch immer noch einen Ausdruck theoretisch noch mit hin. Ja, also oder so 1:1 Geschichten, 16:9 ja, Format sowas, und sowas so. Zum Beispiel. Oder richtig so ein Weitwinkel oder also hier so ein Panoramaschnitt dann dazu machen. Super interessant. Oder das auch, da hat einer jetzt letztens so ein Infrarotbild hochgeladen. Das dann mal zu, es sind ja auch teilweise mal Herausforderungen, weil dann irgendwelche Sachen dann kommen, mit denen hast du dich selber noch nie auseinandergesetzt, ne? Klar, hast nur einen Farbkanal zur Verfügung oder so. Ja, oder einer, der sagt, oh, ich lade jetzt einfach mal das beschissenste Bild, was ich bei mir auf der Festplatte habe, hoch. Ja, scheißegal. Echt? Trauen sich so Leute. Ich habe nämlich auch ein Bild. Ich wollte unbedingt mal wissen, wie andere Leute das entwickeln. Ist dann Fotoshooting, was total daneben gegangen ist, weil ich Idiot die Kamera falsch eingestellt habe vor lauter Aufregung. Mit Fotomodel, mit Playboy-Fotomodel. Ah. Ja, das kommt, wenn das Gehirn eben mal nicht mehr da oben ist, ne? War scheiße überbelichtet. Und irgendwie so mit Lightroom 3 damals, keine Chance. Das Bild war versaut. Und dann kam Lightroom 4 mit einer neuen Rendering-Engine. Und da konnte ich noch einigermaßen was aus dem Bild rauskitzeln. Schwarz-Weiß. Schwarz-Weiß. Genau, wenn scheiße ist, immer schwarz-weiß machen. Ja. Und dann trotzdem an den Farbreglern hin und her. Ja, ja, ja, alles gut. Ja, die Erfahrung habe ich jetzt aber auch mal gemacht. Wenn du so ganz, ganz alte RAW-Bilder hast, also noch so von meiner alten Canon 350D, wenn du die jetzt durch einen aktuellen RAW-Konverter jagst, du kriegst ganz andere Sachen da noch aus. Da kommt also was, ein geiler Scheiß raus. Ja, also was damals überhaupt nicht möglich gewesen wäre, wo du sagst, okay, da ist einfach die Bearbeitung am Ende, das kriegst du nicht gerettet oder so. Die Informationen sind da und die neuen RAW-Converter, die packen's, ne? Also da kannst du noch viel, viel mehr Details rausholen oder Fehldarstellungen, die immer damals da waren, die kannst du dann besser rausrechnen und auf einmal wird da doch noch eine gerettete Ausnahme draus, ne? Das ist schon nicht schlecht. Nur bei den Kameras nicht zu viel croppen, ne? Nee, dann hast du immer nur noch ein Megapixel-Bild, weil die hat ja nur 8. Aber selbst mit einem 1,3 Megapixel-Bild kann man 10x15 ausdrucken. So. Ja. Geht. Fuji hat jetzt ja eine neue Instax rausgebracht, die ja auch so auch auf, also ist ja eine Sofortbildkamera, die ja auf dem eben ausdruckt, also die auf diesem Instax ausdruckt, aber eben man kann dann auch Speicherkarte auch eben auch abspeichern und ich glaube, das ist 0,3 oder 0,6 Megapixel. Auf jeden Fall muss man nicht jedes Bild drucken, diesmal. Nee, muss man nicht, kann man. Nee, aber das ist eben interessant, dass die Auflösung der Kamera total gering ist und wenn man ja bedenkt, wie relativ, na gut, okay, die Instax-Bilder sind ja nicht ganz so groß, aber so, glaube ich, 0,3 oder 0,6 Megapixel sind das nur. Reicht. Läuft. Ja, das Schöne ist eben halt dann auch bei sowas kostet halt trotzdem 300 Euro. So ein Foto mal geprintet, dann direkt in die Hand zu bekommen. Also das Thema Print, das ist bei mir auch noch irgendwie. So Zinkfilme sind ganz cool. Diese Zero-Ink-Filme. So Thermotransferverfahren oder so. Ich hatte ja mal so einen Sony-Thermotransferdrucker. Das war schon echt geiler Scheiß, was da rauskam. So auch 10x15. Von hinten bedruckt wie eine Postkarte, also konntest du die direkt wegschicken. Da habe ich Weihnachtskarten rausgedruckt. Zack, mal eben 20 Stück durchgejagt. Ken Selfie. Genau. Ja, ja. da kriegt man direkt diese Aufkleber noch für 10x15 und dann kannst du das Postkarte verschicken. Und die kriegst du sogar batteriebetriebene Tent-Selfies. Ja. Ganz ehrlich. Selbst Polaroid hatte mal so ein, oder hat ja diese Zinkdrucker, Polaroid, Zinkdrucker. Ja. Da hatte ich mal so einen, der war, und ich finde den nicht wieder, weil diese Zinkpapiere gibt's ja noch. Der hat so einen Akku da drin, ich glaube aus dem Nokia 3110 oder sonst irgendwas, also so ein 0815 Handy-Akku, das heißt, das könnte man dann irgendwie wieder zum Leben erwecken. Ich finde den Scheiß nicht, weil da die Dinger sind irgendwie Visitenkarten groß, was da rauskommt. Ist von der Auflösung aber von den Bildern her eigentlich besser als diese Instax-Dinger, weil das nicht ganz so verwaschen ist, der ganze Kram. Und da gibt es eben halt auch so welche, die sind hinten abziehen und rankleben. Also so kannst du irgendwie ankleben, dann die. Voll cool. Ja, stell dir vor, du hast dann den ganzen Kühlschrank damit vollgeklebt. Ja, du musst dir einen zweiten Kühlschrank kaufen. Ja, so nach 5 Fotowalks hast du den ganzen Kühlschrank voll. Kaufst den Side by Side. Ja. Passt einiges dran, ey. Ja, war schon schön. Gibt schon einen geilen Scheiß. Ja, vielleicht gibt's dann irgendwann noch Kühlschränke mit Monitor vorne dran. Gibt's schon. Und ich hoffe nicht, dass ich die irgendwann reparieren muss. Gibt's auch mit Internetzugang und gibt auch Kühlschränke mit Kameras, die scannen, was rein und was rausgeht. Also macht keine Sinn. Wer es rausholt. Auch gibt's alles schon. Schon wieder da am Bierschrank. Dafür brauchen wir nicht die Kamera. Immer wenn Boschi dann das den Kühlschrank aufmacht, nein, du darfst nicht, du bist auf Diät. Ich geb dir der hält ihn zu. Ja. Boschi baut den Lautsprecher aus. Die Kamera. Ja, okay. Zugang verweigert. Bitte steigen Sie erst auf die Waage. Bitte einzeln auftreten. Das wäre doch mal so ein Kühlschrank mit Zugangskontrolle. Ja. Wo du erst so eine Karte durchschieben musst und der Kühlschrank geht dann erst auf. Ja, und du musst auf die Waage vorher. Genau. Ich hatte den T-Shirt anziehen, ich bin zwei Wochen nicht auf. Das Problem dabei ist, wenn du den Kühlschrank nicht aufgehst, gehst du zum Dönerladen, wirst noch fetter und kriegst den Kühlschrank deswegen wieder nicht auf. Ein Teufelskreis. Das Problem ist dann nur, wenn der Dönermann den gleichen Kühlschrank hat. Und die alle miteinander vernetzt sind. Und dann so, Genau. Boschi bestellt einen Döner. Scheiß Internet of Things. Ja, warte mal 20 Jahre ab, dann ist das so, ey. Dann sind die scheiß Dinger alle vernetzt und dann sagt dir deine App, Alter, du hast schon zu viel gefressen, du kriegst jetzt nichts mehr. Ich muss erstmal wieder auf 5 Fotowalks gehen, ne, um das Gewicht zu reduzieren. Deswegen habe ich keinen Schrittzähler. In 20 Jahren hast du den implementiert. Ja, mit einem Magneten vorne auf der Stirn, wo die GoPro auch dran kommt. Immer noch das Bild, wenn die GoPro abzieht, und das Horn kommt. Da sind wir wieder beim Thema. Was waren eigentlich heute für Kameras dabei? So von den anderen. Olympus, ja. Fuji. Leica Q. Canon. Ja. GoPro. Ja. Keine Nikon. Eine Olympus Pen F, eine Olympus EM1, eine Olympus EM1 Mark 1, Mark 2. Eine Leica Q. Eine Fuji XT2. X20, X30. Canon 70D. 70D, ja genau. Und Silkes und Canon. Eine EOS 3. EOS 3. Und Silke? 40D. 40D. Canon. Ja. Was vergessen? Schon sehr Olympus-lastig. Und 2, 3 Samsung Note 4. Ja, das war's. iPhone 7 Plus? Angeber. Die beste Kamera soll doch momentan das Huawei H10 haben. Zumindest die beste P10. Schwarz-Weiß-Kamera, oder? P10. P10. Ja, zum ist ja auch Leica. Doppelkamera irgendwie. Ist ja auch Leica. Ja, mir persönlich macht es aber auch Spaß, so mit dem Smartphone Fotos zu machen. Also ich habe es heute auch wieder so gemerkt. Also ich find's klasse. Ich habe da so eine kleine Halterung so reingeklippt und dann so ein kleines Mini-Stativ so als so als Halterung eben halt dann genommen. Und ich meine, die Bildauflösung, die ist schon klasse. Also da kann man eigentlich nicht moppern. Also die Handys sind natürlich auch so ein bisschen getrimmt und gerade bei dem Note 4 merkst du, da ist so extrem die Dynamik hochgezogen. Also wenn du dann eben mal normale Szenen aufnimmst, denk mal wie bei der GoPro auch, dass du einfach, ich sag mal, immer noch einen schönen Himmel hast, aber ich sag mal, der Bodenbereich ist dann auch gut ausgeleuchtet und du hast einfach direkt so eine Art fertiges Bild, ne? Also da musst du gar nicht viel dran tun. Ich habe mal testweise bei dem iPhone 7 Plus oder bei dem iPhone 7 an sich haben die das jetzt ja, ich glaube ab dem 6S geht's glaube ich jetzt auch, dass die das ja freigemacht haben seitens Apple, dass man auch DNGs rausbekommen kann. Nicht über die Apple eigene Foto-App, sondern da gibt es eben halt einige Apps und da kannst du auf DNG klicken und dann kriegst du das RAW daraus. Grütze. Total verrauscht, das Ding ist irgendwie, also da muss ich ganz ehrlich sagen, was die Handyhersteller bei den JPEGs machen, da ist so viel Voodoo drin, die haben da so eine Wahnsinns-Bildanalyse drin, weil die ja wirklich sich anscheinend die Bilder ja richtig angucken. Da ist das zu dunkel, da muss es heller und an der Stelle muss das eben halt ein bisschen abgedunkelt werden und. Das kriegst du dann mit dem RAW gar nicht hin. Ich habe das dann wirklich mal getestet, habe das RAW dann darüber gezogen in Entwickler und weil es DNG ist, kannst das ja zumindest ist das grundsätzlich ja schon mal. Allein das Ding hat gerauscht ohne Ende. Also da habe ich gesagt, okay, nee, kann man, muss man aber nicht. Mir reicht eigentlich das, was das iPhone da rauszaubert aus den Kameras, ist völlig ausreichend und macht bessere Bilder als jede irgendwelche Digi-Knipse von vor 2-3 Jahren. Ist so. Mehr muss man nicht haben. Ja. Ja, bei Android gibt's ja, glaube ich, mittlerweile auch irgendwie ab einer gewissen Version die Möglichkeit, DNGs raus, oder also RAWs. Also bei dem Huawei geht's ja auch. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Hängt auch vom Hersteller ab, was der für ein Kameramodul verbaut hat. Aber okay, ich sag mal, ist natürlich schade, wenn du da einfach nicht das Ergebnis rauskriegst. Vielleicht kommt das dann noch in Zukunft. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie der Unterschied vielleicht zu Android ist. Das ist mir bei dem P9, was ja auch, also wo man auch schon die DNGs rausbekommt, von Hause aus. Wobei ich bis heute noch nicht verstanden habe, wie ich es hingekriegt habe. Irgendwann hatte ich das DNG, aber wie, weiß ich bis heute nicht. Bin ich auch ein bisschen dran verzweifelt fast. War aber ähnlich. Ne? Also das war auch so, wo ich sage, nee, ich brauche das DNG gar nicht, weil die Kamera oder das Handy macht so klasse Bilder aus dem, was man da macht. Also da bist du wirklich derjenige, welche der limitierende Faktor, wie ja so häufig, was das Bildergebnis an sich angeht. Also nee, du brauchst einfach nur dafür sorgen, dass die Gestaltung in Ordnung ist. Den Rest, das macht das Handy. Mehr brauchst du nicht. Siehst du ja heute auch jetzt, ich sag mal, bei Olympus oder Fuji, das Thema hatten wir vorhin ja auch, was da mittlerweile für JPEGs rauskommen, da bin ich ja teilweise echt am überlegen, wofür eigentlich noch ein RAW-Converter, wenn ich nicht Spaß dran hätte. Also du hast ja wirklich teilweise, wenn du jetzt bei Fuji zum Beispiel diesen Akros-Filmsimulation siehst, kriegst du teilweise mit dem RAW-Converter gar nicht so hin, wie das, was Fuji da rauszaubert irgendwie, ne? Ist enorm. Also mit Handys hast du sowieso so verdammt viele Möglichkeiten. Ich habe letztens so ein paar Sachen mal ausprobiert. Unter anderem gab es in den letzten Monaten doch jetzt so einen Hype um eine App, die so das Gesicht verändern kann. Und die habe ich mir dann auch mal installiert. Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber ich kann sie mal verlinken. Bier? Wenn ich genug Bier getrunken habe, ist das Gesicht auch verändert. Ja. Nee, aber da hast du so ein paar Funktionen drin. Also du machst ein normales Porträtfoto. Also da hast du so eine Maske abgebildet, wo das Gesicht reinpassen muss beim Fotografieren. So, jetzt hast du eben halt dieses Porträt gemacht und dann kannst du so verschiedene Presets durchwählen und dann kannst du zum Beispiel sagen, die Person soll lächeln. So, also du machst ein neutrales Foto, die Person guckt eben halt ganz normal rein, ohne Lächeln, ohne alles. So, und auf einmal zaubert dir diese App wirklich ein so relativ natürliches Lächeln ins Gesicht, sondern gehst einen Punkt weiter mit Zähne zeigen. Bums, hat diese Person auf einmal ein Lächeln mit Zähnen. Und dann gehst du noch einen Schritt weiter, älter machen. Und dann macht diese App dich 30 Jahre älter, mit grauen Haaren, mit allem drum und dran. Und das ist so, wirklich so erschreckend realistisch. dass du wirklich denkst, so, hey, was passiert da jetzt gerade? Und das Ganze in Echtzeit. Und ja, also das machen kurz, also 5 Sekunden Berechnungszeit oder so und bombs ploppt dieses Bild auf. Und das ist schon krass. Und Adobe hat ja jetzt auch sowas vorgestellt, dass irgendwie in der Entwicklung, wo du auch so ein Porträt aufnehmen kannst und dann kannst du dieses ganze Gesicht, so ähnlich muss man sich das vorstellen wie Morphen, was man so noch von der Bildbearbeitung her so kennt. Du kannst also gewisse Gesichtszüge und so kannst du dann anpassen, aber also jetzt nicht nur sagen, so die Augenpartie soll sich irgendwie verändern oder die Mundwinkel sollen nach oben, sondern du kannst das ganze Gesicht perspektivisch anpassen. Und diese App rechnet dir das aus dem Bild heraus. Also du kannst sagen, der Kopf soll ein bisschen weiter nach vorne geneigt sein oder nach hinten geneigt sein oder weiter nach links und weiter nach rechts. Die Nase soll ein bisschen länger sein. Diese Informationen, die eigentlich gar nicht in dem Bild drin sind, werden realistisch reingerechnet. Das ist enorm. Das ist wirklich, und wenn das jetzt so in einem Jahr oder so vielleicht mal rauskommt, und das ist ja erst der Anfang von so einer Entwicklung, das ist schon richtig, richtig krass. Und dann wird das Bild noch zum 3D-Drucker und dann kannst du dann direkt, hast du ein dreidimensionales Bild. Ja. Ist ja heutzutage gar kein Problem mehr. Ich war ja mittlerweile Wale ausdrucken in 3D, haben wir ja vorhin gelernt. 3D-Wale. 3D-Wale. Mit so einem Pimmel. Blank. Blank. Die haben übrigens den zweitgrößten Wale. Ich wollte gerade fragen. Du? Was haben wir? 1 Stunde und wir haben noch keine 2 Stunden. Interessiert doch keine Sau, wie lange wir schauen. Ja, das Vorgespräch war ja noch ein bisschen. Interessiert das irgendjemanden? Machen wir heute 1 Stunde oder was? Das ist ja eine Sonderedition. Ja, also. Habt ihr jetzt. Aber ihr seid schuld, wenn die Zuhörerzahlen ins Bodenlose singen. Immer mehr, weil die sprengen beim übernächsten Podcast nur noch 0 Abrufe. Dann gibt's keine Reunion mehr. Dann sag ich euch. Ich verklage euch. Und ich hatte echt bis vor kurzem gedacht, das ist hier ein seriöser Podcast. Ist hier ein seriöser Podcast. Hatte ich echt gedacht. Ganz seriös. Björn, der kam immer so seriös rüber da irgendwie. Das ist irgendwie alles, das ganz die Weltanschauung. Dieses ganze Bild ist jetzt zerstört. Komplett. So dumme Sau. So wird man versaut fürs Leben. Ich habe ja gesagt, normalerweise müssten wir eigentlich noch Ekel Alfred zitieren von Ein Herz und eine Seele. Der war doch auch so göttlich. Den kennt er doch auch noch, oder? Klar. Nö. Was? Nee. Nö. Du kennst nicht Ekel, Alfred? Keine Ahnung. Du bolschewistische Giftspritze? Wo du deine Fußnägel knipst. In der Küche. Und die Dinger überall durch die Gegend fliegen. Dusselige Kuh. Du kennst Ekel, Alfred nicht? Ich, ne? Oh. Ein Herz und eine Seele. Kenn ich auch nicht. WDR. Kenn ich auch nicht. Ich kenne das über ARD. Wer guckt nur YouTube? Yeah. Ja, okay, ich hab auch kein normales, lineares Fernsehen mehr. Ich habe mich da vor 2 Jahren, glaube ich, schon von verabschiedet. Ja, DVB-T ist abgeschaltet. Ende. Aus. Ich habe nur noch Amazon und Netflix. Wie viel Uhr haben wir denn jetzt? Kurz vor 12. Ja, ein Nacht-Podcast. Jetzt kommt gleich bestimmt noch Domian rein. Lebt der immer noch? Ja, dann können wir ihm so unsere Fotogeschichten erzählen. Ach, da habe ich eine fotografiert. Und war die nackt? Die war nackt. Das war ja das Problem. Hat sie sich gebückt? Wo wir wieder beim Thema... Ja. Sprich es ruhig aus. Nein. Jetzt nicht. Marc, trau dich. Also in der Überschrift kommt dann Sonderedition bei dem Podcast rein. Kann man eigentlich einzelne Folgen irgendwie bei iTunes irgendwie so auf Explicit? Ja. Ja, ich meine nicht, dass man direkt aus dem Verzeichnis rausgeschmissen wird, weil sonst müsste ich dich ja nun mal leider verklagen. Also meine ersten Eindrücke von Prag, wo ich in die Stadt reingefahren bin mit der Tram. Probi. Du fährst da rein, guckst aus dem Fenster und dann auf einmal siehst du DM, Rossmann, Hagebaumarkt, Raiffeisenbank, Penny, Lidl. Ja? Also du merkst richtig, du bist in der Mitte von Europa. Du vermisst hier nichts. Und als ich nach Prag reingekommen bin, bin ich an so einem komischen, riesengroßen Gebäude vorbeigefahren, wo eine sowas von übertrieben große Olympus-Werbung dran war, mit so einem übergroße PenF-Werbung da dran. Denke ich, okay. Hier, das hier, kann nur das Olympus-Hauptquartier sein. Hier könnte Björn arbeiten. Haben die auch taktisch gut gebaut, ne? Bist du geflogen? Also, nein. Wenn du vom Flughafen hinfährst, kommst du. Das ist ja total intelligent gemacht. Egal, wer in diese Stadt reinkommt, er muss an Olympus vorbei. Du wirst automatisch da dran. Ja, es gibt nur diese eine Zugangsstraße und die führt automatisch an Olympus vorbei. Also alle Zugangsstraßen führen so auf diese eine Zugangsstraße. Das sind so, musst dir vorstellen, so 270 Grad aller Zufahrten werden im Kreis auf diese eine Straße gelockt. Damit die bei Olympus vorbeifahren dürfen. Das hat genau. Olympus so gebaut. Deswegen, ja, dafür müssen die auch noch extra so, genau. Winken und haben dann Japaner, so Flyer. So kleine Japaner stehen da immer so und winken den ganzen Tag. Manchmal ersetzen wir die durch kleine Tschechen. Ja, und wenn die Kameras irgendwie nicht so funktionieren, wie man sich das so vorstellt, dann kann man Björn anrufen und der sagt einem dann, wie man das Problem beseitigt. In welches Fenster du die Kamera schmeißen kannst. So im Vorbeifahren, so flupp, vierter Stock, zweites Fenster von links. Wie bei McDonald's mit den Mülltonnen, ne? Da kannst du direkt vorbeifahren, reinschmeißen, das ist der Kundendienst. Ich habe nicht gesagt wegschmeißen. Ich kann es dann abgeben und dann kriegst du dann den nächsten Schalter, so. Kriegst du dann eine Nikon. Das Austauschmodell. Genau. Zack, Nikon. Ja, aber Boschi, jetzt erzähl doch mal, warum hast du als alter Nikonianer dir eine Canon gekauft? Genau, Boschi, du Mistkerl. Dann will ich erst die Canon kaputt machen, bevor die Nikon kaputt geht. Ganz einfach. Nein, ich hatte mir die Canon eigentlich gekauft zum Filmen. Ich habe aber scheiß Objektive, die knackern, wenn ich das Rot-Video-Mic Pro da drauf habe. Dann macht er mich. Und das hört sich scheiße an. Deswegen filme ich jetzt noch mit der GoPro. Und wenn ich mir dann mal einen Stepper, da sind ja so Stepper-Motor mittlerweile drin, STM, dann kann ich auch mit der Canon filmen. Ich hatte mir die Canon eigentlich zum Filmen geholt und die Nikon eigentlich weiter zum Fotografieren. Nur jetzt habe ich die Canon mit zum Fotografieren. Die GoPro zum Filmen und Handy auch so ein bisschen zum Filmen und die. Dein ganzes Universum ist aus den Fugen. Nein, geraten. Das ist nicht aus den Fugen geraten. Das ist, das funktioniert. Das funktioniert echt. Hast ja gesehen. Ich habe ja mit deiner Kamera gerade mal unscharfe Bilder geschossen. Geht noch. Ja. Unscharfe Bilder verlernt man nicht, ne? Nö. Ist ja auch nichts Scharfes hier zum Fotografieren. Also macht man einfach halt unscharfe Bilder. Mein Gott. Ist so gewollt. Man muss dann nur Selbstbewusstsein zeigen und sagen, ja, das muss so. Wir haben ja auch einen ordentlichen Löwensinn, Theo. Ja. Die Reklame in, ich meine, das wäre Wuppertal gewesen. Guck aus das Auto links so. Ich so, hey, was ist das denn? Total unscharfes Bild. Löwensinn, mittelscharf. Total geil. Ja, aber man muss erstmal, auf solche Sachen muss man erstmal kommen. Das ist, ne? Ich habe mal in Düsseldorf ein Riesenplakat gesehen. Das war richtig groß, richtig groß. Und da war ein Hintern drauf. Einfach so der Arsch. Und da steckte hinten so eine Waschmaschine drin. Und unten drunter Waschmaschine im Arsch. Wir helfen sofort. Firma so und so, so und so. Jede Sau guckt da hoch. Das ist, ne? Das ist ne? Bildsprache. Das war so groß, jeder musste da hochgucken. Man hat's gesehen, ne? Und dann bleibt man bei dem Bild, weil, was wollen die damit sagen? Was ist der Die Aussage von diesem Bild. Das ist der tiefe, ne? Grund. So. Und dann siehst du die Waschmaschine, das ist das nächste, was du siehst. Was soll das? Und dann liest du den Text und dann sagst du dir, cool. Ich habe damals eine Anzeige geschaltet für Waschmaschinen im Verkauf. Habe ich ein Foto gemacht von einem Ehepaar. Die stehen am Fenster. Er links, sie rechts und beide schauen so leicht durch die Gardine durch. Und dann war so eine Sprechblase, Schatz, guck mal, der Nachbar schmeißt die Alte raus. Ja, geht auch. Aber warum machen eigentlich auch nicht so Hobbyfotografen, warum machen die nicht auch mal so solche kreativen Sachen? Weil die zu sehr mit der Technik beschäftigt sind. Ja, ne, viele haben echt viel Gas so, ne, die müssen sich mit Technik beschäftigen, statt mal irgendwie einfach nur zu sagen, Arschnecken, ich mache jetzt mal Bilder. Die hacken den ganzen Tag die Kamera zu Hause am Tisch durch und beschweren sich darüber, dass der eine Menüpunkt in der Version der Kamera woanders ist als in der vorgängigen Version, statt sich mal damit zu beschäftigen, Bilder zu machen. Aber die haben dann Probleme und du sagst, ja, guter Mann, dann schicken Sie mir doch mal ein Beispielbild. Und ich wäre jetzt einmal bei meinem Stolz gepackt und würde eins meiner besten Bilder schicken, wo irgendwas drauf zu erkennen ist. Dann schicken die Bilder von ihrem Wohnzimmer oder von einer Wiese, wo du nichts drauf erkennen kannst, weil der Fokuspunkt liegt ja nicht richtig auf der Wiese. Aber was willst du denn auch? Was willst du denn auch? Weil wenn die ja nicht rausgehen, dann können sie doch vom Wohnzimmer Fotos machen. Und die Wiese können sie auch nur fotografieren, weil das ist die, die eben halt vorm Fenster ist. Aber andersrum, du brauchst eine gewisse Technik, damit du arbeiten kannst. Zum Beispiel jetzt hier der Podcast. Du musst eine gewisse Technik haben, damit du einen Podcast aufnehmen kannst. Das ist im Prinzip, ne, die Technik. So. Aber die interessiert ja jetzt im Prinzip gar nicht. Das ist ja einfach nur, dass du aufnehmen kannst. Das Wichtige ist im Prinzip das Gespräch hier. Darüber, das ist im Prinzip das, was bei der Fotografie ja auch ist. Die Technik ist eigentlich, ja, die musst du haben, ne? Damit du im Prinzip damit arbeiten kannst. Das Gespräch ist das Wichtige. So, Gespräch. Ja, aber wie gesagt, du kannst mit dem Handy Fotos machen, du kannst auch mit einer. Ich kann mit meinem Handy teuren, keine Fotos machen, mein Handy ist scheiße. Die ja, Kamera, aber du kannst auch mit einer teuren Kamera Fotos machen, aber du musst sie dabei haben. Und du musst eine gewisse Technik musst du haben, damit du ein Bild aufnehmen kannst. Das ist egal, ob du jetzt eine analoge Kamera oder eine digitale Kamera hast, du musst eine Kamera haben, um was aufzunehmen. Dafür brauchst du die Technik. Die Frage ist halt auch, nur was du dann was fotografierst du, ne? Fotografierst du Model im Studio? Klar, brauchst du irgendwie am besten eine Mittelformatkamera oder so. Fotografierst du aber dokumentarisch und sagst, ja, ich will halt irgendwie alles festhalten, was ich so am Tag sehe und was mich interessiert, dann brauchst du eine Kamera, die in die Jackentasche passt. Du brauchst aber oder auch für besseres Studio Handy keine Mittelformatkamera. Nein, aber am besten nimmst du dann dafür. Warum? Ne? Warum? Wenn du jetzt sagst, ich brauch das Bild einfach nur für einen DIN A4 Ausdruck, dann brauchst du keine Mittelformatkamera. Für die Modelfotografie nimmt man eine Mittelformatkamera. Am besten nimmt man dafür natürlich die Kamera, die sich dafür am besten eignet, also eine mit einem sehr, sehr niedrigen Schärfentiefebereich, mit einem mit einer großen Anzahl an Pixel, dass man nachher noch kroppen und bearbeiten kann und was weiß ich nicht, dass man eventuell die Chance hat, daraus ein Poster zu machen oder eine Litfaßsäule zu bekleben oder wie auch immer ein Olympus-Gebäude zu bekleben. Die ist mit der Olympus gefotografiert? Die ist mit der Olympus fotografiert, ja. Mit der Pen F auch. Ah ja, die hat ja 20 auch Megapixel. War damals. Nee, die hat doch da dieses Dings da mit 50 oder 70. Ja, ja, das, aber da, damals noch nicht. Damals in der ersten Firmware-Version 20 Megapixel. Hat die das nicht von an? Nicht was. Da ist ja auch ein Mensch hinter. Da habe ich nicht gesehen, mir ist so die Riesenkamera aufgefallen. Nee, da ist so ein Mensch hinter, der hält die. Hm? Und das kannst du nicht stecken, weil wenn der sich bewegen würde, würde es unscharf werden. Das ist also. Aber ruhig halten. Ist halt ein Vorgang, der braucht seine Zeit, so eine Achtelsekunde oder so braucht es auf jeden Fall. Hm. Also, deswegen 20 Megapixel reicht für ein Gebäude, ist echt groß genug, die Fassade ist, weiß nicht, 100 Meter ja auch, lang. Du bist ja auch weit genug weg. Das ist ja genau, auch der Betrachtungsabstand, ist ja auch der ist halt groß genug. Ja, aber genau. Überleg mal, wenn du so ein Bild jetzt ausdrucken kannst, warum brauchst du dann bei der Modelfotografie jetzt eine Kamera, die... Weil die Agenturen das haben wollen. Die zum Kroppen. Wenn du, die sagen, viel hilft viel und deswegen musst du so eine Kamera haben. Ja, die Frage ist, wenn du beruflich brauchst, um solche Aufträge dann zu machen, dann ja. Ja, aber wichtig ist ja jetzt nicht die Tatsache, dass so in der Modelfotografie am besten eine großformatige Kamera genutzt werden soll, sondern dass für jede Fotografie die bestimmte Kamera genommen werden muss. Zum Beispiel, wie gesagt, wenn du sagst, ich möchte gerne dokumentieren, alles, was ich sehe, dann brauchst du halt eine Kamera, die du immer dabei haben kannst. Ob das jetzt dein Handy ist oder so eine Alpha 5000, wie ich sie hab, die in jede Jackentasche passt. Oder wenn du sagst, ich möchte gerne tauchen gehen, dann brauchst du halt eine unterwasserfähige Kamera. Wenn du sagst, ich möchte gerne Vögel fotografieren, dann nimmst du am besten eine Kamera mit einem Crop-Faktor, der irgendwie 2 beträgt oder vielleicht noch größer ist, damit du halt nicht diese riesengroßen Telelinsen dafür brauchst. Und so hat ja jede Kamera ihren Berechtigungszweck. Das ist ja genauso, wie es unterschiedliche Hämmer gibt, um unterschiedliche Nägel in unterschiedliche Materialien zu schlagen oder wieder rauszuziehen oder um Steine zu bearbeiten oder was weiß ich nicht auch immer, was es für Hämmer gibt. Einfachste Beispiel ist doch Autos. Mit einem 40-Tonner würde ich jetzt auch nicht unbedingt in die Stadt fahren. In die Stadt fahren zum Brötchen holen. Ja, ne? Und so man ist kann's halt jeder Kamera auch. Jede man Kamera hat ihren Einsatzzweck. Ja, wie gesagt, die gibt ja immer als Werkzeug. Ja. Kamera ist für mich ein Werkzeug und dann musst du für den jeweiligen Zweck das Werkzeug der Wahl dir aussuchen. Und wenn man sich damit so mit der Fotografie auskennt und dann so wie diese Mittelformat-Diskussion dann immer so mitkriegt, du kannst ja dann eigentlich auch bewerten und dann merkst du eigentlich ist es Augenwischerei, es ist so Agenturwillen nach dem Motto, die Kamera muss jetzt eben halt 20.000 Euro kosten, weil die ganze Produktion ja allein schon 100.000 oder so im Budget oder so davor vorgemerkt ist und die wollen dann eben halt auf die Kacke hauen. Und was kommt als Output raus? Eine ganzseitige Anzeige in eine Brigitte. Die jetzt auch nicht gerade hochqualitativ gedruckt ist auf, keine Ahnung, 40 Gramm Papier oder so. Ne? Also, Otto-Katalog. Was du mit dem Handy genauso hinkriegst. Das ist viel Augenwischerei. Und was ich daran schade finde, ist im Endeffekt, dass Leute, die so in die Fotografie einsteigen, immer wieder suggeriert kriegen, du musst das haben, um überhaupt in dieser Klasse mitspielen zu können. Na, das komm, ist absoluter also. Schwachsinn. Also du kannst mit einer Mittelformat Schärfentiefe technisch. Ja, hier, pass auf. Du kannst damit ein geileres Bouquet machen. Das heißt, hast eine niedrigere Schärfentiefe, wenn du ein Mittelformatsystem einsetzt. Das kannst du kreativ einsetzen, wenn du das möchtest. Aber gerade in der Werbefotografie arbeitest du ja mit einer großen Schärfe. Und dann wird ja auch noch nachbearbeitet. Das heißt, so Personen werden ausgeschnitten, Hintergründe ausgetauscht, Texte drüber gelegt und. Das heißt, dieses Argument Mittelformat einzusetzen, ist eigentlich totaler Quatsch in den meisten Fällen. Nicht immer. Ich will jetzt nicht pauschalisieren, nee. Aber in den meisten Fällen ist es eigentlich nur Geldsparer. Aber wenn du schweißen willst, brauchst du ein Schweißgerät. Ja, aber du kannst kannst du mit dem Hammer nichts anfangen. Also dann kaufst du ein Schweißgerät oder mietest dir das. Wenn du am nächsten Tag irgendwie eine Wand bauen willst, brauchst du einen Betonmischer. Dann ja, du musst das halt, guck mal, die richtigen Werbefotografen mieten sich meistens diese Kameras, weil sie die gar nicht so häufig brauchen. Nur für spezielle Jobs und dafür sind die Dinger auch viel zu teuer. Das lohnt sich wirtschaftlich gar nicht. Kostet doch nichts. 8.000 Euro kostet eine scheiß Mittelformatkamera heutzutage. Body vielleicht, dann kommen die ganzen Objektive noch dazu. Sag mal, selbst wenn du dir jetzt diese günstige oder günstigere Fujifilm da holst, dann hast du den Body, der kostet vielleicht 7.000, 8.000 Euro, aber mit Linsen bist du dann auch bei 15.000, 16.000. Bei einer Hasselblatt steigst du mit 20.000 ein, plus die Objektive bist du eben mal bei 30.000, 35.000. Und was haben wir noch? Phase One, ja okay, sind ja auch ungefähr die Preisklasse, glaube ich, ne? Ja. Teilweise noch mehr. Ja, okay, das kannst du sowieso ein bisschen so ein ähnliches Hochspinnen. Ja, aber ich sag, aber das du, ist du, nix, brauchst jetzt, als du brauchst jetzt, was weiß ich nicht, irgendwie, ob das jetzt für einen Katalog ist oder für einen Online-Dienst, der dir die Möglichkeit gibt, total nah ran zu zoomen, damit du jedes Detail sehen kannst, ein Foto von einem Modellauto. Blödes scheiß Modellauto und das muss er jetzt fotografieren und das muss aber irgendwie 50 Megapixel Auflösung haben. Dann kannst du da nur mit dem passenden Gerät drangehen, was den richtigen Sensor hat. Absolut und der 50 Megapixel Auflösung bildet. Du kannst gerade jetzt bei so Makrogeschichten in Anführungsstrichen, da kannst du die Bilder stückeln. Du gehst einfach näher ran und machst mehrere Makroausschnitte und dann kannst du die Auflösung theoretisch beliebig hochskalieren. Da brauchst du kein Mittelformatsystem für. Ist auch Quatsch. Also gerade bei so stationären Sachen brauchst du das überhaupt nicht. Und deswegen, du siehst ja solche Mittelformatsysteme auch meistens, dass die eingesetzt werden in der Modelfotografie. Aber wenn du dir das, was da rauskommt, anguckst, zeigt es dir eigentlich, dass du die überhaupt nicht brauchst. Weil die sind sowieso so gefotoshoppt und zusammenmontiert, dass diese Auflösung, die da eigentlich rauskommt, überhaupt nicht irgendwie gebraucht wird. Gerade in den Magazinen, die haben ja nur eine gewisse Größe. Keine wir haben DIN A4 oder vielleicht ein bisschen größer als DIN A4, je nachdem, was du dir für ein Magazin kaufst. Da sind Anzeigen. Das sind die Dinger, die fotografieren. Keine Berechtigung für Mittelformat? Nein. Nein, okay. Meines Erachtens hast du die da überhaupt nicht. Weil die Qualität, also du kannst vielleicht über gewisse Dynamikgeschichten noch sprechen. So, und dafür gibt's ja nun mal auch verschiedene Profimodelle von den Herstellern, wo du dir eben halt das Werkzeug der Wahl aussuchst und dann gibt's auch noch eine Postproduktion, die dann eben halt mit Photoshop und so nochmal drüber gehen und die Sachen dann dementsprechend nochmal anpassen. Aber du brauchst dafür definitiv nicht unbedingt eine teure Mittelformatkamera. So, aber Vollformat. Und das Foto, was dann bei Olympus hängt, das große Foto, wie groß ist das? Ich schätze mal 150 Meter lang und 4 Stockwerke hoch. Ja. Und da stehst du nicht 60 Zentimeter Abstand vor. Ja. Genau. So. Du stehst ja 50 und oder 100 halb, Meter weit weg. Ist auch halb transparent. Damit so, ja auch noch wenn du jetzt da 60 Zentimeter vorstehst, dann siehst du erstmal nicht mehr das komplette Bild. Nö. Und dann wirst du auch nicht mehr wirklich, da wirst du vielleicht einen Pixel erkennen. Ja, der ist so groß. Die haben ja diese spezielle Druckrasterung für diese Geschichten. Das siehst du natürlich, aber das ist doch total egal. Aber du stehst nicht 60 Zentimeter davor. Ein größeres Bild guckst du dir einfach vom Weiten an. Richtig. So, und dann ist egal, wenn du jetzt mit deiner Kamera ein Bild gemacht hast und machst das in der Größe und bist auf der Entfernung, jetzt sage ich jetzt mal weg, dann ist das Bild auch wieder gut. Ja. So, aus dem Grund, ich gehe nicht davon, also das wird auch nicht mit einer Mittelformatkamera gemacht worden sein. Nee, das ist auch nicht. Und das funktioniert. Also auch wenn du auch mit einer einfachen, in Anführungsstrichen, Kamera ein Bild machst, kannst du gute Bildergebnisse erzielen. Das ist mit einer 20 Megapixel PenF gemacht. Du kannst auch mit einem Rollfilm super Ergebnisse ja, aber Rollfilme ist ja Mittelformat. Rollfilm ist ja 6x6 Zentimeter oder 6x9 oder 6x4,5. Dann ist jetzt nur die Frage, du hast dann den Rollfilm, du hast das Bild, ne? Wie gut ist der Scanner? Hast du einen scheiß Scanner, hast du auch ein scheiß Bild, obwohl du eigentlich als Vorlage ein gutes Material hast. Deswegen hat man ja auch eine Dunkelkammer und vergrößert dann direkt in der Dunkelkammer, statt das alles zu digitalisieren. Ja, aber ich habe nicht so eine große Dunkelkammer, um so ein Bild, wie jetzt da bei Olympus hängt, mal hinten so zu machen. Kostet hat dann denn, ja auch ein paar Euro. Hat denn Vollformat Sinn? Also 24x36mm? Ja, klar. Rauschverhalten. Digital oder analog? Digital. Also da finde ich... Sowohl als auch. Ich sag mal, da kannst du eben halt mit dem Rauschverhalten, glaube ich, gut diskutieren. Weil die kleineren Sensoren einfach da auch teilweise an die Grenzen drankommen. Du hast einfach ein höheres Grundrauschen drin, was glaube ich am neutralsten ist, wenn du in Vollformat-Sensor nimmst, einen guten professionellen. So. Aber ich glaube, der Sprung wiederum von Vollformat zum Mittelformat, der ist, denke ich mal, dann nicht mehr so enorm. Du meinst es, was ISO angeht? Nicht zum richtigen Mittel. Ja, ISO ist jetzt die Empfindlichkeit, sondern das Grundrauschen, was im Bild drin ist. Also das ist ja so oder so. Also, ne? Bei der einen Kamera mehr und bei der anderen Kamera weniger. Selbst wenn du jetzt auf ISO 100 gehst. Aber ich glaube jetzt einfach, dass dieser Unterschied zwischen, wenn du jetzt einen APS-C-Sensor hast oder einen Micro Four Thirds normal Vollformat, dass der Unterschied größer ist, als wenn du jetzt von Vollformat zu Mittelformat vergleichen würdest. Auch Schärfentiefe technisch bedingt? Nein, die Schärfentiefe, die wird ja, wenn du die jetzt von Vollformat zu Mittelformat vergleichst, hast du ja eine geringere Schärfentiefe bei Offenblende. Aber das setzt du ja in der Werbefotografie eigentlich selten ein. Nee, ich meine jetzt Vollformat zu APS-C oder Micro Four Thirds oder so. Da hast du gesagt, der Vorteil ist halt Grundrauschen. Ja, dass du weniger hast. Ja, ist der Vorteil denn auch, dass du eine geringere Schärfentiefe hast aufgrund des größeren Sensors? Macht dir das auch? Ist das ein wichtiger Faktor für dich, Schärfentiefeverhalten? Ja, natürlich. Ich sag mal, in der normalen Fotografie bist du natürlich mit einem Vollformatsensor, wenn du kreativ Porträts oder so machen willst, wesentlich besser aufgehoben. Nur als Otto Normal kommst du ja gar nicht auf die Gedanken, dir für 20.000 Euro ein Mittelformat zu kaufen, nur um noch weniger Schärfentiefe zu haben, um dann bei einem Fotowalk ein Porträt zu schießen. Das ist totaler Schwachsinn. Aber du hast... Ja, wir laufen jetzt immer mit Mittelformatkameras durch die Gegend für Fotowalks. Die leihen wir uns aus und dann... Wird aber was. Ja, wieso? Ne? Wenn du jetzt die Fuji oder die Hasselblatt nimmst, die ist ja nicht mehr so viel größer. Die Fuji ist kein Mittelformat. Das ist ein Mittelformat. Das ist kein Mittelformat. 6x4,5 ist Mittelformat. Ach, das ist die Fuji aber nicht. Ist kein richtiges Mittelformat. Das ist das digitale Mittelformat, wo auch Phase One und Hasselblatt mit angefangen haben. Die haben jetzt den etwas größeren Sensor drin, der fast an das alte 6x4,5 rankommt, fast, nicht ganz. Aber die Fuji und die Hasselblatt, die haben eben halt diese Crop-Mittelformat. Der ist ein bisschen größer, aber auch der Größenunterschied zwischen eben halt 35 mm und des Kleinmittelformat ist nicht so groß, der Sprung, glaube ich, wenn ich das mal richtig sehe, wie zwischen Micro Four Third und 35 mm. Der Sprung ist deutlich größer als der von Vollformat zum Kleinmittelformat. Also nicht Crop-Faktor 0,5 oder so. Nee. Kann ich jetzt gar nicht genau sagen, wie jetzt der Crop-Faktor ist. Das ist ein größerer Mittelformat. Kleinbild. Mehr sind nicht. Größeres Kleinbild, größeres Kleinbild. Ja. Kein Mittelformat. Wie gesagt, Phase One und Hasselblatt haben mit diesem Format angefangen, als sie mit digitalem Mittelformat angefangen haben. Ich glaube, das könnte aber auch ein interessantes Format sein. Die Leica hat es auch. Ja, aber muss günstiger sein. Okay. Über den Preis kann man sich streiten, aber die sind ja sowieso im Allgemeinen alle teurer geworden. Ja, aber wenn du jetzt so in der künstlerischen Fotografie oder so drin bist, klar, dann bringt dir das optisch gesehen noch mehr Möglichkeiten. Also du kannst dich vielleicht an ein Gespräch erinnern, was wir vor ein paar Jahren mal geführt haben, da hast du mir deine Yashica mal gezeigt, im Mittelformat, und hast mir mal die Dauerleihgabe meines Vaters, ja, mach die 6x8. Und hast mir die Abzüge da mal gezeigt, die du da gemacht hast. Und da hast du dann offenblendig mal Porträts geschossen. Da habe ich dann gesagt so, wow, dieser Effekt, der ist cool. Na, weil ich stehe dann eben halt auf diese geringe Schärfentiefe bei Porträts und so. Ne? So, und da macht das ja auch Spaß und macht das Sinn. Ich nur gerade jetzt in der Werbefotografie, wo es ja um ganz andere Motive und so geht, aber wo hauptsächlich die Mittelformat eingesetzt werden, da macht das keinen Sinn. Weil da, wo die Mittelformat punkten könnte, durch diesen Schärfentiefe-Bereich, da wird der ja gar nicht gebraucht. Die wollen ja besonders viel Schärfe im Bild von vorne bis hinten haben. Wo ist ja eigentlich sogar dadurch noch mehr Probleme rein. Ja, ja. Weil die Pore ist ein Krater. Ja. Bei einer 100-Megapixel-Kamera. Das wird erst dann im Vorhinein weggeschminkt. Also da musst du dann nochmal richtig Geld in die Visa stecken, dass die da ordentlich 2 Stunden die Haut überspachtelt. Oder eben halt 10 Stunden Postproduktion. Ja, das kannst du besser in der Postproduktion machen. Ja, in der Diskussion geht es ja eigentlich nur darum, dass man einfach als Fotograf da nicht immer was Falsches suggeriert bekommt. Also man kann auch mit kleinem Werkzeug verdammt gute Ergebnisse erzielen. Und da zeigt ja jetzt so ein Beispiel mit der Pen F. Das ist eine Kamera, die kann sich theoretisch auch jeder leisten. Ja, der ambitionierte Fotograf, dafür wäre die Kamera gut geeignet. Und damit kannst du so ein Plakat fotografieren, theoretisch. Wenn du das musst oder wenn du Bock drauf hast. Die Qualität gibt's ja. Ja, definitiv. Okay. Wichtig ist aber im Prinzip für den Fotografen, und das ist, ich finde immer diesen Spruch, der Mensch hinter der Kamera macht das Bild und eine bessere Ausrüstung macht keine besseren Bilder. Die Diskussion finde ich auch immer wieder interessant. Kann ich teilweise teilen, aber auch teilweise nicht, weil solange ich keinen Spaß mit der Ausrüstung habe, mache ich auch keine besseren Bilder oder schlechteren Bilder oder eher schlechtere Bilder. Wenn ich Spaß habe daran, weil mich die Technik fasziniert, weil ich das richtig geil finde, mache ich dann auch, weil ich Spaß mit dem Equipment habe, mache ich auch bessere Bilder. Das liegt jetzt nicht an der Kameraqualität an sich, sondern das ist ja eben halt die Emotion, die da eben halt mit reinspielt. Das ist cool, wenn du an deinen Schrank gehst und sagst, ich brauche jetzt für die Idee, die ich im Kopf habe, brauche ich eben halt, keine Ahnung, ne? Brauche ich das Equipment. So, und dann greifst du da rein und du hast es. Nur du kannst eben halt da als Fotograf verdammt viel Geld sparen, weil du brauchst nicht immer das teuerste Equipment. Also wir haben vorhin ja mal kurz über die Systemblitze gesprochen gehabt. Du kannst dir eben halt einen Systemblitz von deiner Kameramarke kaufen, der kostet dich dann eben halt 300 Euro, das Exklusivmodell. Oder du kannst dann den Nachbau von Yongnuo dir kaufen, der vielleicht nur 60 Euro kostet. Da kommt die gleiche Lichtleistung raus, da kommt die gleiche Farbtemperatur raus und das Ding hält mittlerweile bestimmt genauso lange. Und du schüttelst schon im Kopf, aber nicht, wenn du die Kameras eines bestimmten Kameraherstellers verwendest, dann geht das nicht immer gut. Selbst Metzblitze, die dedicated für diesen Kamerahersteller sind, funktionieren nicht. Immer. Was meinst du jetzt? Die feuern doch, oder du meinst jetzt die TTL-Steuerung? Die feuern gar nicht erst. Oder ja, die TTL-Steuerung funktioniert nicht. Das ist ja Technik. Ich sag mal, wenn du sagst, ich mache jetzt eine Porträtaufnahme Outdoor und jetzt hast du deine Systemblitze, die nimmst du als Lichtquelle und packst sie dann links und rechts hin, dann nimmst du einen Funkauslöser und dann muss ein Funkauslöser haben, der eben halt mit der Kamera funktioniert, der einfach nur ein Signal an die Systemblitze gibt, jetzt feuern, fertig. Selbst also, oder du löst sie mit dem internen Blitz aus. Geht auch. Auf Slash stellst dann so draußen. Und du kannst ja bei einigen Kameras kannst du den internen Blitz dementsprechend runterstellen, dass du wirklich nicht den internen Blitz auf das Model hast, sondern einfach nur dafür verwendest, um die Blitze auszulösen. Das heißt also, wie gesagt, du kannst ja auch mehr Geld investieren, wenn du merkst, ich brauche einfach mehr. Du kannst dir einen Porti kaufen, wenn du eben halt ein größeres Taschengeld hast, weil du da eben halt höhere Blitzfolgen mitmachen kannst, weil du das Licht besser regeln kannst. Du musst eben halt nicht immer bis zum Blitz hinrennen, um dann deine Einstellungen zu machen. Also je mehr Geld du ausgibst, desto mehr Komfort kriegst du da rein. Aber um erstmal überhaupt ein Bild zu machen, reichen auch solche günstigeren Geschichten. Die sind jetzt erstmal vom Endergebnis her, sind die nicht unbedingt schlechter. Die sind nur vom Komfort, vom Bedienungsumfang. Ich höre hier immer Blitzen, Blitzen, Blitzen. Was ist denn mit Thema LED-Lampen? Ist das kein Thema für euch in der Modelfotografie? Nö. Also sagen wir mal so, Dauerlicht setze ich eigentlich nur bei Video ein. Und Produkt. Und ne, Produkt noch nicht mal. Das Produkt mache ich auch mit Blitz. Weil wenn du einmal so die Ausrüstung hast, dann also du hast jetzt dir mal einen Blitzkopf oder so geleistet oder zwei, kannst auch mit Jinbei oder so anfangen, ich habe ja Jinbei, ist auch egal welche Marke du hast, du kannst dir dann deine Lichtformer dazu kaufen, die du brauchst, und dann holst du dir eben halt, wenn du Produkte oder so machst, holst du dir mal ein paar Snoots dabei oder eben halt die Softboxen, je nachdem, was du eben halt brauchst, und erweiterst dein Set Stück für Stück. Und selbst da brauchst du ja auch nicht immer das gute Hänsel-Equipment, was dann eben halt fünfmal teurer ist. Weil ich meine, so eine Gummikappe vorne drauf, die einfach nur den Lichtkegel reduziert, da muss ich nicht das teuerste nehmen. Ich war letztens ja in diesem FabLab gewesen, also in diesem 3D-Druckzentrum. Da, wo die Wale drucken? Häuser. Da drücken die sogar drücken die Häuser. Die drücken nee, aber, da jetzt auch mal überall. Da hat einer sich eben halt Snoots selbst gedruckt. Für ein paar Cent. Und die funktionieren genauso wie das teure Equipment. Er hat sich eben halt genau für seinen Blitz hat er sich das da berechnet am Computer, hat es ja dann ausgedruckt, war passgenau, fertig. Ja. Und wie gesagt, da musst du nicht immer super viel Geld investieren, nur um kreative Ergebnisse zaubern zu können. Du darfst es natürlich. Alle Hersteller freuen sich darüber. Ja. Aber du musst es nicht. Aber was ist denn mit deinem haben Blitz, es besser als brauchen. Was ist denn mit deinem Blitzröhren geworden? Hast du die jemals eingesetzt? Nö. Du meinst diese PVC-Rohre, Striplights? Ne, ja. So, ne. Ne. Ne. Du hast die gebaut? Ich habe die gebaut. Aufwendig. Das liegt da noch. Den zweiten wollte ich eigentlich noch zusammenbauen, aber nö. Aber die funktionieren. Also ich möchte meine Gin-By-Striplights. Also der eine auf jeden Fall. Ich habe mir so 1,80 Meter Striplights von Gin-By mal gekauft, vor etwas längerer Zeit. Und ich bin super zufrieden mit den. 30 oder 40 breit? 40 meine ich. Und da packst du das Systemblitz rein? Nein, nein, die sind jetzt für die normalen Studioblitze. Ja, und die sind prima. Also ich habe einmal zwei 200 Wattsekunden und zwei 300 Wattsekunden Blitze. Da habe ich jetzt im normalen kleinen Studio, ne, überhaupt gar keine Probleme mit. Wo ich an die Leistungsgrenze komme bei den Blitzköpfen, ist bei der Beauty Dish. Also da sind 300 Wattsekunden wirklich unterstes Limit, weil die Beauty Dish einfach so verdammt viel Licht klaut. Mit Wabe oder ohne Wabe? Mit Wabe. Mit Wabe. Ja, die also Wabe, da nochmal besonders mehr. Ja, ja, klar. Wie groß ist die Beauty Dish? 80 Zentimeter? 80. Oder was? Wow. 80. 80 ja. Ist schon geil. Und super Tool. Hat bei Gin-By auch nicht viel Geld gekostet. Bringt dir aber echt viel. Nur, wie gesagt, also da merkst du einfach, da muss Lichtleistung hinterhängen. Das kannst du aber auch überall im Internet nachlesen und in den YouTube-Videos angucken. Also eine Beauty-Dish mit einem Systemblitz zu betreiben, macht wenig Sinn. Geht, es gibt auch so kleinere Beauty-Dishs, wo du halt einfach mal ausprobieren kannst, aber du wirst schnell merken, also Wabe brauchst du schon mal gar nicht vormachen. Du willst einen großen Beauty-Dish haben. Du willst mindestens 60 Zentimeter, wenn nicht sogar 80, ja. Ja, klar. Sollte man nehmen. Wabe willst du auch haben. Muss ja nicht immer einsetzen, aber ich nutze sehr gerne. Also Wabe hat schon was, weil du einfach das Licht noch viel mehr richten kannst und dann hast du einen schönen Spot-Effekt im Bild drin und der macht schon ordentlich was aus. Ich finde den richtig genial. Ja. Schöner Lichtformer. Sorry. Feierabend? Ja, ich glaube, so langsam aber sicher können wir mal zum Ende kommen. Wir haben den Kanal noch nicht voll. Das ist egal. Wir können ja noch ein Beispiel-Podcast nachher dranhängen. Aber ich denke mal, wir haben den Tag heute jetzt gut Revue passieren lassen. Jetzt und dann die noch große mal. Frage, braucht man jetzt so viel Equipment, um einen Podcast aufzunehmen? Oder reicht vielleicht nur ein Mikro? Du meinst das da? Ja, der hat eine schlechtere Tonqualität, auf jeden Fall. Steht ja auch irgendwo abseits. Aber da ist mehr Information drauf als hier. Hier sind vier Kanäle einzeln drauf. Ja, aber das hat länger aufgenommen. Das sind vier Dateien. Vier mal 2,5 Stunden sind 10. Das sind vier Dateien. Macht er einzelne Dateien pro Spur? Also kannst du die einzelnen Dateien auch verschieben. Das heißt, eine Frage kommt dann zu einer ganz anderen Antwort. Also einer kann die Antwort, bevor die Frage kommt. Also du kannst natürlich auch die unterschiedlichen Spuren mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten ablaufen lassen. Das wäre dann schon wieder kreatives. Wie lange würdest du jetzt, oder wie lange sitzt du jetzt daran, das zu schneiden? Bis da irgendwas einigermaßen Sinnvolles bei rauskommt? Nee, das wird ja nicht geschnitten. Das wird ja einfach nur der Anfang abgeschnitten und dann geht das online. Ich distanziere mich hier ausdrücklich von den Aussagen der anderen Podcast-Mitglieder. Du hast das, glaube ich, auch schon gesagt, ne? Ich doch nicht. Ich glaube, der Einzige, der noch nicht gesagt hat, war ich. Was hast du noch nicht gesagt? Ich werde ein Transkript für jede Spur anfertigen. Ja gut. Ja, ich würde sagen, haben wir es für heute, oder? Ja, welchen Knopf muss ich drücken? Drücken Sie nicht den roten Knopf. Ah ne, wir müssen noch out. Du musst noch. Du bist dran. Müssen wir noch singen? Du hast... Nein, singen, nee. Das werden wir schön die Musik einblenden. Müssen wir denn noch irgendwelche Links oder Danksagungen oder irgendwie sowas machen? Danke an alle Teilnehmer. Ja, natürlich. Danke an alle Teilnehmer. Und ich danke deiner Freundin, dass die uns heute so wunderbar durch die Stadt geführt hat. Komm, wir singen jetzt alle mal schön. Danke. Danke. Danke. Danke. Danke. Vielen Dank. Okay. Ja, dann von meiner Seite tschüss und bye-bye. Bis zum nächsten Podcast, der jetzt auch nicht mehr so lange dauert. Ich freue mich schon wieder. Und auf die Resonanz auf diesen Podcast. Oh mein Gott. Also Beschwerden bitte an Björn. Ich? Ja. Ich bin voll unschuldig. Den Eindruck habe ich nicht. Der Marc hat angefangen. Er war's. Das stimmt. Okay. So, dann tschö und bye bye. Tschüss. Tschüss. Danke. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Bla bla. Oh, der zeichnet schon auf. 12, 10. Ah nee, das war. Das ist kein Countdown. SpaceX. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ready for takeoff. Ignition start. 3, 0, 1. Ich hab schon 0, 4, 1 gesagt, das ist euch gar nicht aufgefallen. Doch. Wir haben jetzt auf die Pointe gewartet. Auf die Poente? Poente. Eine Poente. Der fängt am Deck wieder an. Der Flieger ist schon vorher abgeflogen. Sollen wir jetzt mal sagen, wer wir hier alle sind? Nein, ja, wir müssen erstmal mit einer Ansage anfangen. Wer macht die Ansage? Ja, erstmal. Normalerweise mache ich die ja, aber ich würde das gerne mal heute abgeben. Erstmal muss ein Intro eingespielt werden. Wir haben keinen Intro-Einspieler hier. Wir haben keinen Kanal frei für einen Intro-Einspieler. Ich habe Fotos von der Dampflok gemacht. Die kann nämlich nochmal. Weil es gibt hier jemanden, der hat seine Kamera fast parat, wenn der Dampflok kommt. Guck, Dampflok. Der Dampflok von muss man nach links klicken. Nach links. Wo denn? An dem Steuerkreuz. Okay. Ja, sehr cool. Du solltest jemanden fragen, der da was von versteht. Nicht schlecht. Also du hast hier eine Aussicht. Dass das hier so brummt, gefällt mir aber gar nicht. Dann spiel nochmal. Ich hatte hier irgendwo noch... Warte mal, ich habe hier noch so... Anti-Brummfilter. Ich habe hier noch so ein Anti-Brummkabel. Tut mir nochmal da. Da, bitte. Kannst du mich eigentlich hören? Ja, natürlich. Ich kann dich wunderbar hören. Oh, hast du auch dieses Echo? Nein, natürlich nicht. Nicht. Oh, ja, Brumm ist weg. Boah, das ist ja... Luxus. Das muss ich mir merken. Das wird geerdet. Krokodilklemme an die Erde? Ja. Ist ja geil. Einfach USB an die Erde. Okay. Einfach. Das ist der alte Elektriker, der da durchkommt. Ja, ne? Du musst erst gucken, welches die Phase ist und dann musst du halt an der Phase anschließen. Dann kommt bestimmt viel besser. Also, ist das hier nicht Metall? Nicht ans Mikro lecken. Ja, wer macht denn jetzt die Ansage? Ich finde, dafür hat der Marc die Ansage gemacht. Ich weiß ja nicht, was ich sagen soll. Das kann der Christian dir wahrscheinlich auswendig vorsagen. Also, wir sind jetzt 2 Stunden dran, die Ansage zu proben. Und dann machen wir die Ansage und dann haben wir nichts mehr. Ich mache es wieder. Ich bin ja jetzt geübt. Aber warte, ich drehe mir noch eine. Das dreht der sich noch eine. Jetzt hast du dann elektrische Zigaretten? Dann machst du genauso wie den Fotowalk im Kaisergarten. Hallo, willkommen beim Fotowalk. Ist das gerade irgendwie Kritik, die ich da höre? Der wusste ja nicht, dass ich das aufnehme. Ach so. Oder heimlich aufgenommen. Klar. Macht er immer. Irgendwann kriegt er einen Anruf so vom BND. Ja, hören Sie mal, wir haben gehört, wie sie so sind. Und sie sind genau der richtige Mann für uns. Sie nehmen alles auf, sie fotografieren alles. Wir können sie gebrauchen. Also ich könnte euch jetzt mal meine Textnachrichten vorlesen, genau. In denen Schalka dann geschrieben hat, ich bringe den Boschi um. Ich töte ihn. Ja, weil die so gerne fotografieren. Der geht mir so auf den Sack. Ich so, ja, der ist nun mal so. Dann hast du gesagt, ey, genau so habe ich den kennengelernt. Ich habe gesagt, mach dir keine Sorgen, der weiß ganz genau, welche Rechte er hat und was er darf und was er nicht darf. Und du brauchst dir keine Sorgen machen, die Fotos werden nicht veröffentlicht. Sag ihm das. Ja, und dann kam irgendwann zurück so, ich habe es ihm gesagt, aber er hört trotzdem nicht auf. Das ist unverschämt. Nein, ich habe analoge Fotos gemacht und ich habe ein paar digitale Fotos gemacht. Und ein paar Mal so gefilmt, aber Film schneide ich raus. Ich weiß, die ist hübsch. Silke ist auch drauf. Nein, du brauchst ja Material zum Schneiden. Das heißt, du läufst dann irgendwo so und dann hast du irgendwo jemanden drauf. Du sichtest sowieso alles nachher nochmal sowieso. Ja, aber du sagst von da bis da. Im Gesicht und du gehst nah ran. Klar. Und ne? Und dann siehst du, wie der Balken nicht aufgenommen werden wollen. Hm. Man kann ja auspixeln. Da sind so viele Leute, die nicht aufgenommen werden durften. Das ist mir scheißegal. Das ist mir echt scheißegal. Wenn jemand jetzt gesagt hätte, hallo, no please, no please, ne? Dann hätte ich gesagt, okay. No please. Oder nix mich heißen die auch, ne? Nix mich oder no please. Das sind die in der Savanne, ne? Jagen gehen. Nee, das sind die not mies. Und dann sagt er immer so, wie viel hast du denn gejagt? Ja, ich habe da einen Tiger und einen Gepard und zwei Zebras und so weiter und 17 no please. Der andere so, und was hast du? Ja, so und so und so und so und so und so und so und so viel nix mich. Hey, hör mal, was sind denn nix mich? Ja, die stehen da. Nix mich, nix mich. Wer wädert denn hier so? Irgendeiner hat hier gerade ganz enorm gewädert. Gewädert? Ich kann das auch hören. Nee, der muss schon vom Mund. Also, da kannst du jetzt nicht so. So? Weiß ich nicht. Ich versuche nicht zu atmen. Nee, mach das mal genau mal eine doppelte Nasenscheidenwandverkrümmung. Eine doppelte Nasenscheidenwandverkrümmung. Egal, da müssen die alle jetzt durch. Sollen wir anfangen? Wir sind ja schon dabei. Wir fangen jetzt richtig an. Das war jetzt das Intro. Warte eben, Moment. Das waren die Outtakes. Bevor wir jetzt anfangen, worüber reden wir eigentlich? Den ersten internationalen Fotowalk in Prag. Okay. Und die Reunion leise. Der Picture Brothers. Was heißt denn das? Ja, ihr seid jetzt mal im Duo nach Jahren mal wieder zusammen. Eine Vereinigung. Nach einem Jahr. Wir waren letztes Jahr Ostern, waren wir zusammen. Letztes Jahr Ostern? Ja, war ich bei dir. Ja, aber Auto verkauft. Genau, stimmt. Helmut. So, wat, wie lange ist das her? Letztes Jahr Ostern. Das ist etwas über ein Jahr. Oh. Das war auch im Mai. Da schreibt der Sau, sag ich hier. Mistkerl hab ich. Oder Mistkerl. Ja, okay. Ja. Ja. Gut. Ich bin soweit. Ein letztes Räuspern. Genau. Muss noch mal jemand Pipi machen? So. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Photowalker Audiocast. Das ist aber schon direkt versaut hier. Okay, Outtake. Aber direkt was für Fäden dran, das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Aber das packen wir da hinten. Trotzdem ich auch Spaß hab Spaß dabei. Ja, damit müsst ihr leben. Okay. Warte. Ja. Ich merke schon, da wird eine lustige Folge. Du musst schneiden. Da wird nicht geschnitten, da wird am Stück gesendet. Nee. Ist das nicht live? Real life. Mhm. Das kommt auch noch. Wir können jetzt doch bei YouTube streamen. Nee, komm, heute nicht. Nächste Mal. Das geht jetzt direkt über Hangout, ist jetzt schon angemeldet und geht jetzt direkt raus, live. Ich habe mich voll gesifft. Ist mir eben schon aufgefallen. So. Jetzt machst du das, weil du hast angefangen zu lachen. Bitte was? Danke, dass du nicht gesagt hast. Ich hab dir voll gesagt, jetzt kannst ich hab nicht zu, ich hab nicht zugehört. Wie, du hast mir nicht zugehört, wir sitzen uns gegenüber. Ihr hört mir keiner zu. Herr Doktor, niemand beachtet mich. Der Nächste, bitte. Oh, also Outtakes kriegen wir genug. Sehr geil. Wir kriegen wahrscheinlich mehr Outtakes als Sendung. Herr Doktor, ich kann kein Blut sehen. Ja, warum das denn nicht? Ich bin blind. Ach so. Herr Doktor, kann man eigentlich mit Durchfall baden? Ja, wenn sie eine Wanne voll kriegen. Ja, jetzt mal ernst hier. Scheiß Thema. Oh Gott, wenn wir nach dem Fotobox schon über Durchfall reden, dann ist das... Ersticken und Durchfall, super. Ja. Das geht auch nix, Alter. Ich sehe schon die Überschrift Anale Grasse. Prag ist was für ein Arsch. Heuwägelchen. Okay. Jetzt muss ich mir mal eben kurz die Nase putzen. Ich glaube, ich muss gleich nochmal Pipi. Ist auch kein Problem. Wenn einer im Podcast verschwinden will, weil er Pipi machen muss, dann drückt er hier drauf. Drückt er seine eigene Taste, bis das Lämpchen ausgeht. Ach so, das geht nicht sofort. Das geht gar nicht während der Aufnahme. Egal. Aber der kann sich auch runterdrehen, oder? Nein, aber ich kann da draus schneiden. Okay. Sollen wir nochmal probieren? Stehen die jetzt alle gleich? Nö. Du stehst zu laut, ich bin zu leise zum Beispiel. Ich möchte mich gerne lauter haben. So, jetzt bin ich eigentlich... Ja, Christian ist mir auch noch ein bisschen zu leise. Ich sag ja auch nichts. Achso, daran liegt das. Okay, alles in allem mache ich jetzt alles noch ein bisschen leiser und dann kann man sich hier über die Kopfhörer... So, da. Ich übersteuere, wenn ich huste. Jetzt, wo du sagst. Halt mal auf. Okay, ich bin bereit. Lass uns mal ein bisschen ernst sein. Ja, ein bisschen, aber nur ein bisschen. Ey, wir haben schon 12 Minuten aufgenommen. Geil. Buschi, wir wollten ernst sein. Okay. 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Foto. Das hat ja schon gut geklappt. Du darfst nicht lachen, dann stirbst du. Okay. Du musst aufhören damit. Bleib ernst. 3. Ich bin ernst. Also Marc. Eigentlich bin ich Marc, aber jetzt ernst. Ich bin Horst. Horst. Hotte. Hotte, okay. Herzlich willkommen beim Photowalker Audio Podcast. Heute mit Ernst, Hotte, Boschi und mir. Hallo Ernst. Hallo Hotte. Wer ist jetzt wer? Du bist Ernst und du bist Hotte. Ach so. Entschuldigung. Und wer Hotte. Bist du? Boschi. Nee, wie heißt du? Ich heiße Boschi. Ach, du bist das. Ach, du bist das. Und hallo ich. Nee, mir. Wer warst du? Weiß ich nicht. Ernst? Wir haben schon eine Viertelstunde Audio. Das ist sehr gut. Ja, sag mal, wie heißt du jetzt? Marc. Ach so. Also eigentlich Hotte. Marc. Nee, Hotte bist ja du. Marc. Ach so, okay.